Praise the Lord. Hallelujah. Happy Christ year in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This year is a Christ year. Amen. This year is a Christ year. Amen. For all of us. Amen. Amen. Because of the Christ year, I want to preach about this year. Amen. Amen. And our message, which is the previous message, still remain. Amen. Amen. We'll continue with that maybe on Wednesday or on next week, Sunday. Amen. Amen. Our Thanksgiving Day is also today. Amen. Amen. A reminder of giving thanks to Him always. Heute ist wieder der erste Sonntag im Monat und wir nutzen ihn wieder, um uns einfach daran zu erinnern, dass Christus unser Besitz ist, dass ihm alles gehört, was wir haben, dass wir einfach nur Verwalter davon sind. Deswegen nutzen wir das, um einfach das, was wir haben, zu geben, damit die Gemeinde und das Königreich Gottes zu segnen und zu fördern. You know, we can, you know, it is, we know, we already know, Thanksgiving Day. But it is good that we remind one another. Es ist wichtig, dass wir daran einander erinnern. Like Peter said, he said, I know you know all these things. Ich weiß, dass sie diese Sachen wissen. I am reminding you aber again. Aber ich erinnere euch nochmal. Amen. Amen. It is so good that we remind one another. Es ist gut, dass wir uns erinnern. You see, Thanksgiving Day is a day of a reminder. Danksagung sind Tag der Erinnerung. Of saying thank you to Christ 24/7. Indem wir 24/7 Jesus Christus Danke sagen. And there is no prayer greater than that. Und da gibt es kein Gebet, was größer ist als das. Even when you wake up at night. Selbst wenn du nachts aufstehst. You want to go to toilet or you know sometimes just wake up. If it is Father, thank you, it's a big prayer. Wenn es einfach Vater, ich danke dir, das reicht schon, ein großes Gebet. Daddy, thank you. Danke, Vater. Amen. Amen. I do it always. Amen. Das tue ich immer. You know, once I wake up with Father, thank you. Ich stehe auf mit Danksagung. I sleep with Father, thank you. Und ich schlafe ein mit Danksagung. Amen. Amen. It is a big prayer. Das ist ein großes Gebet. That the Lord want us to pray. Was der Herr für uns möchte. Rejoice in the Lord always. Wir sollen uns immer im Herrn freuen. That's what Philippians 4:4 said to us. Das ist das, was Philipper 4:4 sagt. Let us go there. Amen. Praise the Lord. Philippians 4:4. Praise Jesus. Hallelujah. 4:4. We say rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. You know, this letter was written in prison. Dieser Brief wurde im Gefängnis geschrieben. It was written by Paul in prison. Es wurde von Paulus im Gefängnis geschrieben. Rejoice always. Freut euch ständig. Rejoice. You know, if somebody in prison can rejoice always. Because if he's not rejoicing, he cannot tell you to rejoice. Und er kann das nur sagen, weil er sich selber freut, weil er könnte es nicht schreiben, wenn er sich selber nicht freuen würde. Amen. Amen. You cannot give what you don't have. Du kannst nicht das geben, was du nicht selbst if hast. If somebody in prison can write this, wenn jemand im Gefängnis das schreibt, rejoice always. Freu dich ständig. Doesn't matter where you are. Egal wo du bist. Doesn't matter what you see. Egal was du siehst. It doesn't matter what you feel. Was du fühlst. It doesn't matter what your sons or daughters are doing. Was deine Kinder, was deine Amen. Freunde, he said, rejoice in the Lord. Freu dich not in just rejoicing, rejoice in Christ. Freu dich in Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice that Christ Freu is dich, your Lord. Dass Christus dein Herr ist. Amen. Amen. Rejoice that all Freu those dich, things they are not coming to you. Dass diese Dinge nicht they auf come dich to Christ. Kommen, sondern auf Christus zu kommen. You know, like you said about my okay, our mother there. Amen. Praise the Lord. Erzählt hast über unsere Mutter dann kommt. You know, this she is a child of God. Sie ist ein Kind Gottes. And anything coming to her, alles, was is not auf sie zukommt, her, is coming to kommt Jesus. Auf sie zu, sondern auf Jesus. Is somebody, do you understand? Mm-hmm. You know, if she can see that way, wenn sie das sehen she könnte, würde sie sich freuen. You see, how to rejoice. Wie wir uns freuen. In the midst of problems. Inmitten von Problemen. That whatever is the throne at immer you. Auf uns geschmissen it's wird. Not coming to you, but to kommt Jesus. Nicht auf uns zu, sondern auf Jesus. You get it. If you can remind yourself of that. Wenn du dich daran erinnern kannst. If you can remind one another of that. Wenn ihr euch gegenseitig daran erinnern könnt, ist das Großes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord always. Freut euch im Herrn ständig. Again, I say rejoice. You see, repeated it again. Das ist wiederholt. You see, so that you will not think that it is a mistake. Und sie nicht denken, dass es ein Fehler war. You know, somebody say it once. Wenn man es einmal sagt. You might say maybe it's a mistake. Vielleicht war es auch so. But he now said again, I say rejoice. Freut euch. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Let all men know that it is not about you, it's about Christ. Das zu, was alle Menschen wissen, dass es nicht um dich geht, sondern um Christus. Amen. Amen. You know, people want to pity you. Leute wollen Mitleid mit dir haben. Amen. You know, because they think it's all about you. Weil sie denken, es geht nur um dich. Amen. Mm. Yeah, they will say, oh, you see, just look at her. Amen. He says, just look at Jesus. Tell them, look at Jesus. It's not about me, it's about Jesus. Do you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Be careful for nothing. Be careful for nothing. Because whatever comes does not come to you but to Christ. Be careful for nothing. Don't be worried about anything. Oh, Daddy. No brothers and sisters, they belong to Jesus. Why? Do you know why? Because you submitted them to Him. They might not be of Christ naturally. Sind natürlich gesehen und but you pray for them. Du betest für sie. You believe they belong to Christ already. Dass sie zu Christus gehören. And they belong to Christ. Und sie gehören zu Christus. Is somebody getting it? Yeah. They might not have, you know, it's not what they see. Es ist nicht das, was it's sie not sehen. What you will see. Was die Welt it's what sieht, you see. Sondern was du siehst. You know, when you pray, you believe. Wenn du betest, dann glaubst it du. It is not when you see, you believe. Nicht wenn du siehst, dann glaubst du. Is somebody getting it? Daddy, thank you. You know, some of us, we want to believe until we see. Einige von uns wollen erst glauben, wir sehen. After we see. Nachdem wir sehen. You don't see, you know, for God's children, you see. Put something here, go to Mark, it's not Mark 11. Go to Mark 11. Mark 11. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 11. Let me see what is there. Amen. Mm. You know, Jesus came to teach us how to live his life. Jesus kam, um uns beizubringen, wie man sein Leben führt. He's coming here to live as a son of God. Er kam hier, um als Sohn Gottes zu leben. He came to teach us how to live like und hat uns damit gezeigt, God. Wie wir als Söhne Gottes leben. That's why he came as a son of God. Deswegen kam er so. Because the Bible calls us sons of God. Weil die Bibel nennt uns Söhne Gottes. Amen. Amen. He came to teach us how to live. Er kam, uns beizubringen, wie wir zu you leben. You know when he caused the fig tree. Als er den Feigenbaum verflucht hat. And this fig tree, you know. Jesus was, you know, he wanted to teach us how to pray. Jesus wollte uns beibringen, wie wir beten. How to command. Wie wir befehlen. How to believe. Wie wir glauben. How to see. Wie wir sehen. When to believe. Wann wir glauben. Amen. When to believe. Wann wir glauben. Especially when to believe. It is not when you see that you believe. Wir glauben nicht erst dann, wenn wir sehen. You, it is when you pray that you nach dem believe. Gebet glauben wir. The word of God is a container. Gottes Wort ist ein Behälter. Amen. Once you receive it, wenn wir es empfangen, in it is belief. Ist darin der Glaube. Amen. Amen. And once you pray, wenn wir beten, you believe. Glauben wir. Though you have not seen any result. Auch wenn wir noch kein Ergebnis gesehen no haben. No matter any whatever result you see. Egal was das Ergebnis ist. You still believe that your prayer must accomplish whatsoever you send it to do. Dass unser Gebet das erfüllt, was es tun soll. You don't see the fruit. Wir sehen nicht auf die you Frucht. You see the root. Sondern auf die Wurzel. Your prayer starts walking from the root. Fängt aus der Wurzel aus an. If you look at the fig tree. Der Feigenbaum it zum Beispiel. Burned from the root. Er ist von der Wurzel aus verdorrt. Where Jesus calls this tree. Als Jesus diesen Baum verflucht hat. And this, you know, if you look at the tree was still standing. Stand der Baum aber noch. Amen. It was the next day. Am nächsten Tag. They find out that it was now dead. war der Baum tot. Amen. Because whatever we do, we are designed to walk from the root. Was immer wir tun es von der Wurzel aus. The natural people, they see the fruit. Die natürlichen Menschen sehen but die Frucht. We see the root. Aber wir sehen die Wurzel. Look at from verse 20. Markus 11, Vers 20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von dem Wurzel an verdorrt war. You know, you might not, you know, when you pray, wenn du betest, you know, the prayer start walking from the root. Das Gebet fängt, funktioniert aus der Wurzel aus. You know, the root is what the eyes cannot see. You aber die Wurzel that? Ist das, was das Auge nicht sehen you kann. Know how you know that? Go and plant something in the garden. Das erkennen wir, indem wir beispielsweise etwas in den Garten einpflanzen. Wenn wir einen Samen einpflanzen, nach ein paar Monaten sehen wir nichts. Und wir denken, da wächst aber nichts. Weil da kein Ergebnis ist, keine Wurzel ist. Aber sie ist unter der Erde, im Boden. Die Wurzel ist das, was das Auge nicht sehen kann. Aber es heißt nicht, dass es nicht wächst. And that's why once you speak, wenn wir sprechen, I accept you about it. Es sei denn, wir entwurzeln es, muss es das tun, was wir es, wofür wir es geschickt haben. You get it. God's children. Kinder Gottes, das müssen wir wissen. Praise the Lord. Halleluja. And Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold the fig tree, which thou cursest, is withered away. And Jesus answered, said unto them, have faith in God. He is not talking about himself. He's er spricht talking von about sich selbst. Er spricht von dir und mir. You have faith in God. Du hast Glaube an Gott. This is not done because I am Jesus. Es wird nicht getan, weil ich Jesus you bin. Can do the same du kannst thing. Das Gleiche tun. That's what Jesus is saying here. Das sagt Jesus hier. It's not done because I'm different from you. Es wird nicht getan, weil ich anders bin als ihr. It is not because I'm going to live in you. Denn ich werde in Amen. Euch leben. I'm going to live in you. Ich werde in euch leben. Amen. You can do the same. Ihr könnt das Gleiche tun. You have faith in God. Du habt Glaube an Gott. Jesus did not say about him, he said about you. Ich sagte, es geht nicht um mich, sondern um Amen. Euch. For verily I say unto you. 23. You know, again, have faith in God. Hab Glaube an Gott. The word of God that you speak. Gottes Wort, was wir sprechen, hab Glaube daran. Amen. The prayer that you pray. Das Gebet, was wir beten, hab Glauben daran. The word of God that you speak. Das Wort, was wir sprechen. You know, Jesus caused the tree. Jesus hat diesen Baum verflucht. Have faith in what you speak. Hab Glaube an das, was du sprichst. And that's why God's children, we don't speak nonsense. Und deswegen, Kinder Gottes, wir sprechen keinen Schwachsinn. Your body knows if you are speaking the truth or not. Unser Körper weiß, ob wir die Wahrheit sprechen you oder nicht. If you speak just rubbish. Wenn wir immer wieder Schwachsinn sprechen. If you speak anything, you know, unbelief, doubt. Unglauben, Zweifel. And now you are praying. You are speaking to your body. Your body zu deinem Körper. Because he is not even sure if you are serious. Dein Körper weiß nicht, was du willst. You can speak to your account and it's not cannot even listen to you. Dein Konto, es weiß nicht, was du willst. Why not? Are you sure of what you are saying? Also deine because Worte so you because it. Nicht ernst nimmst und weil das, was du sagst, das im nächsten Satz verweigerst du, verfluchst du das wieder, was du gesprochen you know, hast. You are praying, for your car. Du betest für dein Auto. And you are blessing it. Und segnest es. And you know, it cannot answer you. Why? Because you are not stable. Passiert nichts. You are double mind. Du gespalten bist in deinen Gedanken, weil auf einer Seite betest du dafür, aber dann verfluchst du dir das Auto. Before you know it, you are already cursing again. And which of them is he going to take? Was ist jetzt? Wo stehst du is jetzt? Somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. Have faith in God. Ich hab Glaube an Gott. What you speak was wir sprechen. Is not natural. Ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. You speak Christ. Wir sprechen you speak Christus, God. Wir sprechen Gott. Jesus said something. Jesus hat etwas gesagt. What he said was supernatural. Was er gesagt hat, war übernatürlich. And it must accomplish whatever he said. Und es muss das tun, so was zu uns geschickt worden ist. Genauso du und ich. Amen. Amen. For verily I say unto you, that Whosoever shall say unto this mountain. You know, Jesus is saying it's not about me. Jesus sagt, you. Es geht nicht um mich, sondern um euch. If you speak, wenn ihr spricht, whosoever, whosoever, I am whosoever. Ich bin ein, wer auch immer. You are whosoever. Du bist ein, wer auch immer. He did not say, I can do it. Er hat gesagt, ich kann es he tun. Said, you can du do it because he lives in you. Weil er lebt in dir. That you are not to separate yourself du sollst from dich him. Nicht von ihm trennen. Is somebody getting it? Yes. Praise the Lord. Halleluja. Be thou removed. Mountain, he said, shall say unto this mountain. Mountain, whatever the problem is, was immer is the Problem ist dieser Berg. Whatever you want to go is the mountain. Whatever you want to was immer verschwinden soll, was sich lösen soll. Is somebody getting it? Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. You know, what you see will make you doubt. Das, was wir sehen, wird uns your zum Zweifeln bringen. Will make you doubt. Dein Schmerz wird dich zum you Zweifeln know, if I bringen. Pray on my knees, wenn ich and für meine the pain Knie is still bete there. Und die Schmerzen immer noch and da, after prayer, nach dem Gebet, the pain is still there. Es ist der Schmerz immer noch da, wenn ich zweifle, ob meine Gebete sich erhört why? Haben. Because of my five senses, wegen meinen fünf Sinnen, what I feel, dem, was ich fühle. Feeling pain. Ich fühle immer noch den Schmerz. He said, I doubt not. You do not. And doubt not in your heart. Nicht zweifeln. That pain is designed to doubt, to make you doubt in your heart. Dieser Schmerz ist da und du is somebody er ist da, damit du zweifelst. That pain is designed to make you doubt in your heart. Dieser Schmerz sorgt dafür, dass du zweifelst. Amen. You know what? Jesus said it. He said, since the time of John the Baptist. Aber Jesus hat gesagt, dass seit den Tagen von Johannes des Täufers wird dem Königreich Gottes Gewalt angetan und die Gewalt reißt es an sich. The more pain, the more you believe. Aber umso größer der Schmerz ist, umso mehr müssen wir glauben. Amen. Es ist das Wort von Christus. You see that Christ is a liar or entweder ist er ein Lügner oder wir glauben ihm. Amen. He said, you know, he said, and doubt not in your heart. Und nicht in unserem Herzen because zweifeln. Things are going to make Dinge you doubt. Werden uns zum Zweifeln bringen. Pain, you know, pains are going to diese make Schmerzen you doubt. Werden uns zum Zweifeln you bringen. See, the day that is coming is going to make you doubt. But things, so there are a lot of things are going to make you viele doubt. Sachen werden uns zum they Zweifeln shall bringen. Believe that those things which he said is this somebody getting it. What you said, you believe. Wir glauben. You never allow anything to make you doubt. Und lass nicht zu, dass irgendwas zum that's, Zweifeln bringt. That's upper line. He did not no answer. I'm still having pain. Ich habe immer noch Schmerzen. We are walking by sight, dann not by faith. Leben wir aber durch per Sicht und nicht durch Glauben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Which he says shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 24. 24. He said, therefore I say unto you, whatsoever you desire when you pray, when do you believe? Wann glauben wir? When you pray. Beten. You see that? When you pray, believe that you receive them and not when you see. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. It is not when you see that you believe. Wir glauben nicht erst, wenn wir sehen, sondern wenn wir gebetet haben, glauben wir. You know, a lot of us is when we see. Erst wenn wir Ergebnisse sehen, dann glauben wir. You know, after prayer, we go and look at it. There's still pain. Then you continue to pray. Gucken wir, ob es immer noch Schmerzen gibt. Yeah. Wenn es immer noch we Schmerzen gibt, pray. Beten wir weiter. We are walking by sight. Und wir gehen dann per Sicht. Whatsoever you desire when you pray, believe that you receive them. Glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Und dann habt ihr es auch. When you pray and when you see them. Wenn wir sehen. And not when you see them. Wenn wir sehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Please go back to Philippians 4:4. Philippa 4:4. Praise the Lord. Look at verse 7. Verse 7. Of Philippians 4. And the great and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. You know, to rejoice in the Lord always gives us peace. Um in den Herrn sich sich im Herrn zu erfreuen, gibt uns Frieden. You know, if things happen to you, wenn ihr Dinge oder etwas hört, or something that you know that you don't even like happen, oder etwas passiert, was dir nicht gefällt, you know, how are you going to rejoice? Wie wirst du dich freuen können? Mm-hmm. By reminding yourself to rejoice always. Indem wir uns daran erinnern, dass wir uns freuen to können. To say, how do you rejoice always? You know, how do you rejoice always? Wie freuen wir uns ständig? By saying thank you. Indem wir uns bedanken können bei Amen. Amen. Thank you for everything. Bedanken meinem Herrn für thank alles. You in everything. In allem bedanken. Amen. Amen. You know, if you can remind, if you can remember to say thank you, Father, for whatever has just happened. Wenn wir uns erinnern können, uns zu bedanken für alles, was passiert ist, und wenn wir uns im Herrn erfreuen. And you will have the peace of the Lord. Wir werden den Frieden des Herrn in unserem Herzen Amen. Haben. Amen. What Satan throws at you. Was der Teufel auf uns schmeißt. That made that wanted, you know, he wanted you to be sad. Er will das wollte, dass to be du weeping, traurig to, bist. To regret. But now you are using whatever he throws to praise the Lord. Aber jetzt nimmst du das, was er auf dich schmeißt, to say thank you to him. Um dich dennoch beim Herrn zu bedanken. Remember Romans 8. Römer 8. No Romans 8. Put something here and go to Romans 8. Amen. Romans Amen. 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember Romans 8. Oh, Daddy. I have to be very fast because the message we have, there are so many that we are even preaching every day. It's never finished. Romans 8. Römer 8. From verse 23. Römer 8, 23. 26. He said, likewise the Spirit also helpeth our infirmity. Pray in the Spirit. Help our infirmity. Amen. Mm. Tania, when we close, you see me, eh? And we speak together because of this very place, eh? Praise the Lord. Hallelujah. You know, likewise, the Spirit also helpeth our infirmity. For we know not what we should pray. For as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Praise the Lord. We have a helper. Ja, mein Helfer. That helps us to pray. Uns hilft zu beten. Amen. Amen. So many times we don't even know how to pray. Oft wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Instead of praying, we are complaining. Anstatt zu beten. And that's why it's so important to pray in the spirit. Deswegen ist es wichtig, im Geist zu beten. Amen. Amen. And he that searcheth, verse 27. And he that searcheth to have. Know at what is in the mind of the Spirit. Verse 3. I wait to wait for you. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28. 28. And we know that all things work together for good. Don't be afraid of whatever Satan will throw. Wir sollten keine Angst haben vor dem, was der Teufel schmeißt. Because everything is going to work together for good. Denn alles wird zum Guten sich wenden. You get it. Amen. You know, people are afraid of tomorrow. Leute haben Angst vor dem morgigen Tag. Aber wir sollten keine Angst haben don't davor. Be afraid of keine Angst haben davor. Wenn wir hier weggehen, sollten wir keine Angst Amen. Haben vor dem, was uns zu Hause erwartet. Work together alles wird zum Guten for God's children. Für Kinder Gottes. Are you getting it? There should be no fear whatsoever. Da sollte keine Angst sein. Fear is opposite faith. Angst ist Gegenteil vom Glauben. Amen. If you are in fear, you are not in wenn du in Angst bist, bist du nicht im Glauben. If you are in faith, you are not in fear. Wenn du im Glauben bist, bist du auch nicht in der Angst. And we know that all things work together for good to them that love God. The question is, do you love God? Frage ist, liebst du Gott? And today we are called according to his purpose. Do you destroy the will of Satan? Zerstören wir den Willen des Teufels aus unserem Leben? You reject whatever is of Satan. Verweigern wir das, was vom Teufel ist in unserem Leben? Amen. Amen. Parents should pray for their children. Eltern sollten für ihre Kinder beten. Put your hand on their head and pray for them. Wir sollten unsere Hände auf ihren Kopf legen und für sie beten. Das ist wichtig. Amen. Amen. Very, very important. Sehr, sehr wichtig. Das tue ich mit meiner Tochter immer. Amen. Parents, you see, do you know? I put my, I just bless and bless. You see, that we should do it, and I should do it with all of you. Ich sollte für euch alle tun, ihr alle meine Kinder seid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And destroy whatever is of Satan. Was vom Teufel ist in unserem Leben? He said, unto them who are called according to his purpose. The purpose of Jesus is to destroy the plans of Satan. Die Berufung ist, von Jesus ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Is to destroy the will of Satan. Den Willen des Teufels zu zerstören. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So back to Philippians 4 again. Philippa 4. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 3. Vers 3. Verse 6 of Philippians 4. Philippa 4, 6. He said, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Not with complaint, with thanksgiving. Mit Danksagung, nicht giving mit him thanks. Beschwerden, nicht mit Meckern. Telling him thank you. Sonst bedanken bei ihm. Daddy. You know, if there's nothing that he died for you is bigger than everything. Dass er für dich gestorben ist, das ist größer als alles andere. Selbst wenn er dir sonst nichts anderes gegeben hätte. Amen. That he died for dass you. Für dich gestorben ist. Is bigger than everything. Ist größer als alles andere. Amen. Amen. 1. Thessalonians 5. How to rejoice in the Lord. Wie wir uns im Herrn erfreuen. 1. Thessalonians 5. Vers 16. 16. It says, rejoice evermore. Freut euch alle Zeit. Rejoice. You know, you cannot say thank you and be sad. Du kannst dich bedanken, 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Du kannst dich freuen, du kannst dich bedanken oder bei immer noch traurig sein. He said, rejoice evermore. Freut euch allzeit. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. It's not praying in the morning, pray for 1 hour. It's a prayer without ceasing. Nicht nur am Morgen, sondern ständig. Oh, darling, thank you. Amen. You know, some people, they are so proud of praying 4 hours a day. Leute sind so stolz darauf, dass sie 4 Stunden am Tag beten können. Here he said, pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. And in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Seid in allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Rejoice evermore. Freut euch. How do you rejoice? Wie freuen wir uns? By praying. By prayer. That is verse 17. Amen. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. Amen. Amen. You rejoice by praying. Wir freuen uns, wenn wir beten. Praying without ceasing. Beten ohne Unterlass. That's how you rejoice. So freuen wir uns. How do you rejoice? Wie freuen wir uns? By praying, by prayer. That is verse 17. Amen. Amen. And how do you pray? Wie beten wir? In everything, give thanks. That's how you pray. In allem sollen wir dankbar sein. You see, just say thank you. Daddy. Danke zu sagen, Vater. That's the prayer. Das ist das Gebet. You know, if you can line up, well, you know, sometimes we don't. Prayer. You know, religion makes prayer so difficult. Religion macht das Gebet so schwierig. Yeah, it's telling us just say thank you. Hier steht einfach, sag danke. Is the prayer. Das ist das Gebet. Thank you, Daddy. Danke, Vater. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Is that not wonderful? Reicht das nicht? Das ist wundervoll. Amen. Amen. You know, who can remind us of the Benin? Benin. Thank you. Thank you, my shout. You know, praise the Lord. Hallelujah. Osawesi. Gott sei Dank. You know, somebody, you know, my husband, brother phoned me. He said, since we came. Mein Schwager hat mich angerufen und gesagt, seitdem ihr gegangen seid. He said, they for them, it's always thank you. Thank you, Father. Haben sie sich daran gewöhnt, immer Gott sei Dank zu sagen? Früher haben sie es nicht gesagt. He said, before this time, it vorher hat man das nie gesagt. He said, since we came, aber jetzt, seitdem wir he's always thank you, Jesus. Sagen sie immer Danke, he's Jesus. Always Osawesi. Gott sei Dank. Osawesi. He said, they are so used to it now. Sie sind so wonderful. Amen. Amen. To thank our Father all the time. Immer wieder zu danken. To remind yourself. You see, to allow the Holy Spirit to remind you of Him. That he is so good. Thank you, Daddy. Amen. Mm-hmm. Sometimes you are so tired. Manchmal sind wir so müde. You are driving. Thank you, Daddy. You can even say it. Aber dennoch können wir uns immer noch bedanken beim Herrn, selbst beim Autofahren. Praise the Lord. Halleluja. How do you pray? Wie beten wir? In Vers 18, in everything give thanks. Seid in allem dankbar. Give him thanks in dankbar everything. Sein in allem. So beten wir. No matter how bad it is. Egal wie schlecht es aussieht. Give him thanks. He did not say give him thanks in something in things because of things that are good. Er hat nicht gesagt, wir sollen uns bedanken wegen den Dingen, die so gut laufen. Amen. Give him thanks for good things. He said in every in allem thing. Sollen wir dankbar sein. Give thanks. Praise the Lord. Halleluja. Because you don't even know what is good. Wir wissen nicht mal, was gut ist. Man does not know what is good. Der Mensch weiß nicht, was gut ist. You know what? That very thing you call bad can die be Sache, the victory. Die du schlecht nennst, kann der Sieg sein. You know, prison was like bad to Joseph. Der das Gefängnis sah aus wie eine schlechte Situation für Josef. You know, prison was like Gefängnis wie eine schlechte Situation. You know that the family that they sold Joseph was like bad. Dass sie Josef verkauft haben, war als ob es schlecht war, ihr bläst. And getting to Potiphar, and he was from there, he was thrown into prison. It was like bad. Und dass er dann halt ins Gefängnis in the natural is bad. Es ist eine schlechte Situation, sieht mies aus. The world, they don't know what is bad. Und die Welt weiß nicht, was mies ist. Thank him in everything. Wir sollen ihm in allem danken. In everything, in allem sollen wir ihm danken. Because all things work together. What wirkt zum Guten. What good? You know, in the prison. You know, not Joseph. Joseph. All things. Alles. You can see it. All things working together. Wirkt zum Guten. He was sold. Er wurde verkauft. He's supposed to be, you know, but It worked for victory for him. Aber alles because the Lord laufen, is, was weil with der him. Herr bei ihm ist. Because you have Jesus. Weil du Jesus hast. No matter what Satan throws Glaub, at you. Der Teufel auf uns schmeißt. All things. Is it accident? You know, my sister-in-law. You know, whatever it is. All things. All things work together for good. For Dankbar those that sein. Love him. Amen. Amen. Satan will throw things. Der Teufel wird Dinge speisen. But you know, you're going to be sad about it. Aber werden wir traurig sein. Deswegen. But he said, in everything, in allem sollen wir Danksagung geben. Praise the Lord. Hallelujah. It might be so bad naturally. Auf natürliche Weise ist es schlecht aus. But Jesus never sees it as bad. Aber Jesus sieht es nicht als schlecht because an. Whatever comes to you, was immer auf uns did not come to you, but come to him. Es kommt auf uns zu. And nothing is bad before him. Und nichts ist schlecht vor ihm. He turned everything around. Amen. Amen. For your own, for his own sake and for your own good. Um sein Willen. Amen. Zu seinem Guten. Praise the Lord. Halleluja. You pray by giving him thanks in everything. Du betest, indem du ihm Danke sagst. Amen. Amen. Look at verse 15. Of 1 Thessalonians 5. He says, say that none render evil for evil unto any man. But ever follow that which is good. You write Christ there. Mm-hmm. Both among yourself and do all and to all men. Trachtet allzeit nach dem Guten. Trachtet allzeit nach Jesus. No matter what people do to you. Was immer Menschen dir antun. Don't render evil for evil. Man soll nicht Böses mit Bösem vergelten. How can you reject evil? Wie können wir das Böse verweigern? For evil. Amen. Amen. How can you reject evil for evil? Wie können wir das Böse für das Böse verweigern? By rejoicing. Wie wir uns freuen. In everything. In allem. And giving thanks to him. Und Danksagung geben. Did somebody get in it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Remind yourself. You see, remember him. Remember Christ. Uns an Christus erinnern. Christus in uns. Remember that you are different. Uns erinnern, dass wir anders sind. And you see, rejoice. Uns freuen. You see, you are going to. How are you going to rejoice? Wie können wir uns How freuen? Can you rejoice by saying thank you, wie Father? Wir uns bedanken beim Herrn. You see, that will take you back to him. Das wird uns zurückführen zu ihm. And take you away from the flesh. Und weg von dem Fleisch. The flesh that we want you to, Fleisch, to punch that person. Was eigentlich will, dass du diese Person zurückschlägst. How do you rejoice? Wie freuen wir uns? You rejoice by prayer. Wir freuen uns durch das Gebet. Amen. How do you pray? Wir beten. In prayer. By giving him thanks. Indem wir Danksagung geben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at from verse 19. Let us just finish here. 19. It's a question of the spirit. Because you can quench it. Den Geist dämpft nicht, weil ihr könnt ihn dämpfen. It's a question of the spirit. Dämpft nicht den Geist, den Heiligen Geist. Amen. Amen. Because you can stop him from working for you. Denn du kannst ihn hindern, für dich zu arbeiten. He doesn't force anybody. Denn er zwingt niemanden. Amen. Amen. He says, you know, it doesn't come like a seizure. Er ist kein Dämon, der dich dann überfällt. Amen. You know, you are a love invitation. Er liebt Einladungen. You don't ignore the Holy Spirit. Ignoriere den Heiligen Geist. Don't reject him. Don't ignore him. Ignoriere ihn nicht. Amen. Amen. Be aware that he's always bewusst, there. Dass er immer da ist. And remind yourself that you are to engage him. Dass du mit ihm dich austauschen sollst. Amen. That you know that he knows what you know. Dass er weiß, was du vorhast. That you know what you want to do. Dass er weiß, was that du know, that you know when things happen. No, it's not your mother that is the first, not your father that Wenn is Dinge the first to send message. It's the Holy Spirit that you are to allow to know before any other person. Somebody gets Bescheid it. Weiß. Vor irgendjemand anderem. You know, when things come, you know, we just take our handy. Wenn Dinge passieren, nehmen wir unser Handy und schreiben. Does the Holy Spirit? Have you spoken to the Holy Spirit? Hast du mit dem Heiligen Geist schon darüber geredet? Did he even know what is going on? Weiß er, was vorgeht? Don't quench the spirit. Dämpf den Geist nicht. Did somebody get in it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Despise not prophecy. Amen. Die Weissagung verachtet nicht. You see, what you are hearing, the message. Die Botschaft, die wir hören. That you are hearing here, even die Botschaft, today. Die wir hier gehört haben und die du heute hier hörst, it's gerade, prophecy. Das sind Weissagungen. Amen. Amen. It is the prophecy. It's not talking about a prophet giving you vision. Es geht nicht darum, dass ein Prophet dir irgendwelche Visionen gibt und der dir deine Kontonummer aufsagen kann, ohne dich zu kennen. Darum geht es nicht. Christ, the truth is our prophecy. Sondern Christus, die Wahrheit, er ist unsere Weisheit. Revealing the truth to us is our prophecy. Er offenbart uns die Wahrheit. And that's why we don't go to any prophet, so that he will tell us our future. Deswegen gehen wir nicht zu einem Propheten, der uns die Wahrheit. We already know our future. Dass er uns die Zukunft vorher Christ sagt. Christ is our future. Weil Christus unsere Zukunft. He said he is yesterday, today, and forever. Er ist gestern, heute und für immer. Amen. Amen. So we don't need anybody to look at our future for us. Uns die Zukunft vorhersagt. Praise the Lord. Hallelujah. Despise not prophecy. Don't ignore. Ignoriert es nicht. Ignoriert die Wahrheit nicht, die ihr hört. That you hear here. Die ihr hier hört. That you listen to. Amen. Amen. Pray. Verse 21. Prove all things. Prüft alles. Prove the spirit behind Prüft den Geist. You know, Jesus did the same. Jesus hat das Gleiche getan. You know, when Peter said, you will not die. Als Petrus gesagt hat, ihr werdet nicht sterben. Du wirst nicht sterben, es war Amen. Gut. That Jesus proved the spirit. Aber Jesus hat den Geist hinter geprüft, that spoke through Peter. Der durch Petrus gesprochen that hat. Saying, you will der not sagt, die. Du wirst nicht sterben. He proved the spirit. Er prüft den Geist. Amen. Amen. We prove this a lot. Wir prüfen Dinge. We prove the spirit Wir prüfen den Geist hinter dem, was Leute tun. Prove all things. It did not say prove some of them. Nicht nur einiges. You know, some of us we want us to prove some and not prove others. Einige wollen nur, dass einiges geprüft wird, aber nicht alles. Here is a proof of things. Prüft alles. Hold fast that which is good. Hold fast Christ. It's only Christ that is good. Denn nur Christus ist gut. Then in verse 22 it says, abstain from all appearance of evil. What Christ called evil. Und haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das, was Christus böse nennt. What Christ called evil, was not böse what man called nicht das, was evil. Der Mensch böse nennt. Man does not know what der Mensch evil. Weiß nicht, was böse ist. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. And in Romans 1, verse 21, talk about being not thankful. Romans 1, 21. Romans 1, 21. He said, they were not thankful. Die waren nicht dankbar. Amen. Amen. Let us be thankful. Lass uns dankbar sein. Amen. Yes, Romans 1:21. Römer 1:21. Let us be thankful. Lass uns dankbar learn sein. To be thankful. Lern dankbar zu sein ständig. Amen. Amen. Learn to be thankful. Lern ständig dankbar zu sein. Wie sind du? So, how do you say it? You don't have any word like that. Matondo Mingi. Okay. Seems I hear it in the music sometimes when they are playing music. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to say it. Lernt das immer wieder zu sagen. You know, meditate in it. Denk darüber nach. You see, sleep with it. Schläft damit wake ein. Up with damit it. Auf. Daddy, thank you. Danke, Jesus. Father, thank you. Vater, ich danke dir. You are always there. Amen. Amen. He helped you to be aware that he's there. Es hilft dir daran zu erinnern, dass er da ist. Help you never to quench the Holy Spirit. Und dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen. Amen. Amen. He help you to remember, you know, to he help you to invite the Holy Spirit. Den Heiligen Geist einzuladen. To be there for you. Für uns da zu sein. Amen. Amen. No, that you don't forget that he's there. Du vergisst, dass er and da ist. And just be doing your own thing. It's only the church to remember him. Nur in der Gemeinde erinnerst du dich. Amen. Amen. Outside the church. Außerhalb der Gemeinde. Allow it to be Christ also. Das ist auch Christus. Amen. Amen. Even in football, whatever you are alle, doing, watching tun. News or whatever. You know, so Sawesi, thank you, Daddy. Samansogo. What did you call it? Matongomila. Okay. I'm speaking Congo. Matongomila. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Verse 21 of Romans 1. I don't sponsor. He said, because that when they knew God, they glorified him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Praise the Lord. Hallelujah. He said they were not thankful. Sie waren nicht dankbar. Learn to be thankful. Lernt dankbar zu sein. Learn to give him thanks. Lernt ihm Dank zu sein. Amen. Amen. And if you remember him, you will thank him. Mm-hmm. Amen. Wenn du dich an ihn erinnerst, wirst du dich bei ihm danken. If you remember him, wenn du dich da an ihn erinnerst, wirst du ihm danken. Praise the Lord. Halleluja. Remind yourself of him always. Erinnert euch immer an ihn. Remind yourself of what Jesus came here to do for you. Erinnert euch an das, was Jesus Christus für uns getan hat. And remind yourself of how much he loves you. Wie sehr er uns liebt. You will be thankful. Dann werden wir dankbar sein. Amen. Amen. How to love in return. Wie wir zurücklieben. Is by meditating in his love for wir you. Für über seine Liebe nachsinnen. Amen. Amen. How to love God in return. Wie Gott zurücklieben. How to still love when others hate you. Wie wir weiterhin lieben, obwohl uns andere Menschen hassen. It is by reminding yourself of the love of God, of the love of Christ for you. Von Christus erinnern. Amen. Amen. You know, people say, I hate you. Leute sagen, ich hasse dich. But they don't love you, no, they are behaving. But Christ loves you. Christus if you can remember that, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir lächeln können. And say, who are these people? Wer sind you are nobody. Niemand. Even if your husband does not love you, as you even hope that he loves you. Es Psalm 78. If you read this, please let it be your homework. Amen. Das soll eure Hausaufgabe sein. Psalm 78. Psalm 78. All of them, please. Read it from one to the end. Amen. Amen. Psalm 78. We cannot read it because of time. From look at verse 40. Psalm 78, 40. He said, how often did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? You know, the Lord is provoked. Der Herr wurde betrübt. No. You're doubting him. Unser Zweifeln betrübt ihn. Amen. You are not trusting him. Wem nicht vertrauen, das betrübt ihn. If I can die for you, what wenn ich für euch sterben kann, was habe ich euch noch gegeben? Deshalb könnt ihr mir nicht vertrauen. If I can leave heaven, I wenn ich den Himmel zurücklassen konnte, um für euch zu sterben hier. What are people doing to you that tweet that is more painful than what they did to me? Was tun die Menschen an, was schmerzhafter ist als das, was die Menschheit mir angetan hat? What they did to Jesus? Was sie Jesus angetan haben? The pain is greater than any other pain. Das ist ein Schmerz, der unvergleichlich ist, den niemand ertragen könnte. Amen. They are laughing at you. Sie lachen nicht aus. You know, they are comparing you to others. Vergleichen nicht mit anderen. It can't be painful. Das kann schmerzhaft sein. Aber was sie Jesus angetan haben, war schmerzhafter. That alone should give you joy. Das sollte uns Freude geben. Amen. Amen. And that he loves you. Dass er uns liebt. And came because of you. Und für uns kam. And receive all those punishments. Und all diese Bestrafungen empfangen hat, aufgenommen and receive those pain for your sake. Schmerzen auf sich getragen hat, um deinetwillen. Das soll unser Sieg Amen. Sein. That you never doubt him. Dass wir ihn nicht anzweifeln. He said, how oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? They grieve him in the desert. People are still grieving him today. Und Leute betrüben ihn heute immer noch. Amen. Amen. He still grieves today. He's sad about our unbelief. Unser Unglaube macht ihn traurig. Weil wir ihm nicht vertrauen. We don't believe the truth. Wir glauben nicht an die Wahrheit. Amen. He promised he never failed. Er hat versprochen, dass er niemals versagt. Amen. Amen. Anytime he promised, he never failed. Wenn er verspricht, let me give you just one example. Enttäuscht er auch nicht. You know, the Holy Spirit, you know, the Holy Spirit have different names. Der Heilige Geist hat verschiedene Namen. The Spirit of Truth. Der Geist der Wahrheit. The Comforter. Der Tröster. The Spirit of Promise. Der Geist der des Versprechens. You know, God, you know, put something here. Let me quickly say this. Go to Acts 1. Apostelgeschichte 1. Acts 1. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 1. Verse 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. We said, he, ye have heard of me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Verse 4 and 5. Amen. Verse 4 and 5. The promise of the Father das Versprechen is the Holy des Vaters Spirit. Ist der Heilige Geist. The Holy Spirit that was lost. Der Heilige Geist, der verloren war. And now is back. Und jetzt wieder zurück ist. Amen. Amen. He took years. Hat Jahre gebraucht. Is somebody getting it? When that spirit left man. Als dieser Geist den Menschen verlassen Amen. Hat. Amen. The Lord promised us that he der hat uns versprochen, dass er zurückkommen wird. The promise of the Father. Das Versprechen des Vaters. That we have the Holy Spirit. Dass wir den Heiligen Geist haben werden. He did not fail. Er hat nicht versagt. Did somebody get in it? Amen. He did not fail. Er hat nicht versagt. And he gave me to us. Er hat uns gegeben. Wir haben den Heiligen Geist heute. The promise of the Father. Das Versprechen des Vaters. You are to remind yourself of, wir sollten uns an alles erinnern, dass er nicht versagt. He's a faithful God. Er ist ein treuer Gott. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. How oft, back again to Psalm 78. How oft did they provoke him? Psalm 78. Your doubting him provoke him. Psalm 78, unser Zweifeln betrübt ihn. Your worries provoke him. Unsere Sorgen betrüben ihn. Your fear provoke unsere Ängste besorgen ihn. How is it going to work? Wie wird es funktionieren? When is it going to wann work? Wird es funktionieren? How is it going? You better leave the flesh, go to the spirit. Wir müssen das Fleisch zurücklassen. Und glauben, dass es schon funktioniert it is already. Es funktioniert you already schon. Have Jesus. Wir haben Jesus walked. Schon. Es hat Amen. Schon funktioniert. Praise the Lord. Halleluja. How often did they provoke him in the wilderness? Wie oft? And grieve him in the desert. They still provoke him today. Selbst heute. We still grieve him ihn immer noch. Amen. Amen. If you are sad, he is sad. Wenn wir traurig sind, you ist make er traurig. Him sad. Wir machen ihn traurig. Because you don't believe him. Aber wir nicht glauben. If you believe him, wir glauben. You will shout hallelujah, say thank you, Father. Dann werden wir Halleluja schreien und uns freuen. Amen. Amen. Verse 41. 41. Aniya, help us to read verse 41, shall we? Verse 41 of Psalm 78. Amen. Mm-hmm. Please listen. Psalm 78, Vers 41. Immer wieder förderten sie ihn heraus. Sie beleidigten den Heiligen Gott Israels. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, they turned back and tempted God. Unlimited, the Holy One of Israel. You can stop God from working for you. Du kannst dafür sorgen, dass Gott nicht mehr für dich arbeiten kann. You can stop the Holy Spirit from working. Dass der Heilige Geist nicht mehr für dich wirken kann. Durch deine Beschwerden, durch deine Amen. Zweifeln. With your sin, your flesh. Dass wir immer unser Fleiß sehen. Amen. With your pity, you pity yourself. Dass wir Mitleid haben mit uns with selbst. Your comparing yourself mit unserem ständigen others. Vergleich mit anderen. Amen. Amen. You can't stop the Holy Spirit from kannst den Heiligen Geist davon abhalten, für dich zu arbeiten. He said they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. They stopped him from working for them. Sie Amen. Haben dafür gesorgt, dass er nicht mehr für sie wirken konnte. Okay. They remember not his hand. Sie haben nicht an seine Hand gedacht. Nor the day when he delivered them from the enemy. Remember, please. You know, if he can, if this can affect him. Wenn ihn das berührt, wenn ihn das. If this very thing, this very one can affect him. Wenn diese Sache. And they did not remember how they were delivered from Egypt, from the hand of the Egyptians. Wenn das Gott sozusagen wehtut, dass die Kinder Israels sich nicht mehr daran erinnern konnten, wie er sie aus der Hand der Ägypter befreit hat. Wie schmerzhaft das ist. Wenn wir uns nicht mehr daran erinnern können, wie Christus für uns gestorben ist. Ja. Christ is greater than that. Denn das, was Christus am Kreuz gemacht hat, is greater than ist größer the deliverance from the Egypt. Die Errettung aus Ägypten. Is somebody getting it? Yeah. If he can be so sad, wenn er so traurig sein kann, if he can grieve him, wenn es ihn betrüben kann, bekümmern this kann. One, there is not just this. What about was ist dann mit Christ today? Christus, and not believe in Christ der Retter der Menschheit? Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. How he wrought his signs in Egypt, verse 43, and his wonders in the field of Zoar, and had turned their river into blood, and their flood that they could not drink. He sent diverse sorts of flies among them, which devoured them, and frogs which destroyed them. He gave also their increase into unto the caterpillar, and their labor unto the locusts. He destroyed their wines with hail, and their sycamore tree with frost. You see all this. All this that happened to them. All das, was hier passiert ist, was ihnen zugestoßen ist. That he gave us der Sieg, den er uns gegeben hat durch Christus, Amen. Ist viel, viel größer. What Satan was doing with us is even greater than what God did with the Egyptians. Was? Is somebody getting it? das, was Satan hat doing with was us. Der Teufel jetzt gemacht how hat, the stealing, killing, and destroying. Wie er uns gestohlen hat und getötet hat und zerstört hat. Stealing our peace. Unseren Frieden nehmen. Stealing our jobs. Unsere Freude nehmen. Destroying our rest. Unsere Ruhe zerstören. That we never rest today. Dass wir uns nicht ausruhen Amen. Können. You know what Satan has been doing das, was Teufel, der Teufel uns angetan hat, ist größer. Ist größer. Was Gott den Ägyptern angetan hat, aber Gott hat uns da rausgeholt. Look at what God did to them. Okay, schau, was Gott what ihnen angetan he did, hat. What he did to them for because of the for Israel's sake. Was er getan hat für seine Kinder, für sein Volk. Look at what he did to Satan for our sake. Guck an, was er dem Teufel angetan hat wegen uns, wegen seinen Kindern. Colossians 3. Talks about what he did to Satan for our sake. Was er dem Teufel angetan hat wegen uns. Amen. Amen. Go to Colossians 3. Kolosser 3. Praise the Lord. Amen. Go to Colossians 3 and let us quickly see something there. Amen. Can you see what he did to them for Israel's sake, for the people's sake? Amen. Then look at what he did. Colossians 2. And have his power, principality, verse 15. And power made the show of them, triumphing over them in it. Praise the Lord. Hallelujah. He took everything from Satan. Er hat alles vom Teufel genommen. He exposed Satan. Er hat den Teufel sozusagen entlöst. You know, the truth exposed Satan's lies today. Die Wahrheit have you seen what he did to entlöst Satan? Die Lügen des Teufels. So now, you know, we want to see, okay, did not give them. So, you know, can you, if you look at what things that are written here, how he dealt with the Egyptian. You know, look at how he dealt with Satan for your sake. Guck an, was er dem Teufel angetan hat wegen uns. Praise the Lord. Hallelujah. He dealt seriously with him. Er hat ihn auseinandergenommen. He took everything away from him. Er hat ihn alles weggenommen. He now gave us the truth. Er hat uns die Wahrheit gegeben. To expose his lies. Um seine Lügen zu entwickeln. Damit unsere Lügen nicht mehr. Damit wir nicht mehr darauf reinfallen. Praise the Lord. Halleluja. What he gave us is was er uns gegeben hat, is greater than what he did in Egypt. Als das, was er in Ägypten getan hat. Amen. Amen. You know, they were ungrateful. Sie waren undankbar. Are you ungrateful today? Bist du undankbar heute? Are you ungrateful bist du heute undankbar? If you are sad, you are ungrateful. Wenn du traurig bist du undankbar. If you are worried, you are wenn du dir Sorgen machst, bist du undankbar. If you are fear, you are wenn du in ungrateful. Angst lebst, somebody bist du undankbar. Ja. If you are getting a shout, hallelujah. Halleluja. Praise the Lord. Amen. They were ungrateful. Sie waren undankbar. Are you ungrateful? Sind wir undankbar? Are you sad today? Sind wir traurig heute? Are you comparing yourself to others? Du dich mit anderen? Oh no, you are counting your blessings. You are for you. There's nothing to count. Zählst du deinen Segen auf? You are counting how many times they are married. Wie oft Leute schon geheiratet haben? And they are divorced. And they are married again. Und sich wieder heiraten. There's nothing for you. Aber das because ist you, you don't seek what they seek. Aber du suchst nicht das, was sie you don't want what they want. Du willst nicht das, was sie wollen. You already have what you want. Du hast schon das, was du willst. Und das ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. Are you ungrateful? Sind wir undankbar? Amen. Amen. Are you ungrateful to him? Sind wir undankbar? If you are sad, if you allow Satan to make you sad, wenn wir zulassen, dass der Teufel uns traurig macht, sind wir undankbar. You choose to be grateful. Wir müssen uns entscheiden, dankbar choose zu sein. To thank him. Amen. Wir entscheiden uns. Don't say thank you, Daddy. Danke, Jesus, you zu are sagen. So good. Du bist gut. Amen. Amen. You know, in Nigeria, they are still saying thank you there. In Nigeria sagen sie immer noch danke. There is part of the life there. Obwohl das Leben so ist, wie you es ist. You get there. You know, you can see. Wir haben das Leben gesehen. It's, I don't know. Here is like heaven. Hier ist wie der Himmel. Compared to that. Im Vergleich zu dort. Amen. Amen. You know better for all. Aber dennoch. The people still say thank you. Sagen die Leute immer noch danke. What about you that is here? Was mit dir? Can you not say thank you? Kannst du nicht danke sagen? Don't be ungrateful. Sei nicht undankbar. Don't be ungrateful to your father. Sei nicht undankbar gegenüber deinem if Vater. He gave you Jesus, wenn dir Jesus gegeben hat, ist nichts, was er dir nicht gegeben hat. Praise the Lord. Halleluja. They were ungrateful. Sie waren undankbar. They did not remember him. Sie haben sich nicht an ihn erinnert. That is how they stopped him from working for them. Und so hat er dafür gesorgt, dass er nicht mehr für sie arbeiten konnte. To be grateful. Wir müssen lernen, dankbar zu sein. Amen. Amen. Learn to be grateful to lernen, dankbar zu sein für unseren Vater. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He is also saying thank you. Today. Und er bedankt sich auch heute. He said thank you to us. Er bedankt sich bei uns, bei dir und mir. He said thank you, danke. Thank you, my children. Danke, Kinder. Thank you, my family. Und Familie. He is also saying thank you. Er bedankt sich auch bei uns. To you for being there for him. Dass wir für ihn da sind. Amen. Amen. That you are here in this ministry. Dass wir hier in dieser Gemeinde sind. Thank you. Dafür sage ich auch danke. Just like the Lord is saying thank you. So wie der Herr danke sagt. Saying thank you. Sage ich auch danke. For choosing Jesus. Dass du dich für Jesus entschieden hast. It is not for following. Nicht, weil du mir folgst, sondern dass du dich für Jesus entschieden hast. Because for somebody to be here, it means you choose Jesus. Denn dass du hier in dieser Gemeinde bist, heißt, dass du dich für Jesus entschieden hast. Denn hier ist nichts, was no husband to kein Ehemann, den man no sich holen kann, keine Ehefrau, den man sich holen kann, kein Geld, was man sich mitnehmen kann. Hier ist nichts hier. We have Jesus. Aber wir haben Jesus. Amen. Somebody get in. Praise the Lord. Halleluja. Imagine if we were all like the good master. Stell dir vor, wir wären alle wie dieser gute Meister. Imagine if I am like the good master. Wenn ich wie der gute Meister wäre. In Mark 10, amen. In Markus 10. You know, he went away sad. Er ist traurig davongegangen. He went away from Jesus. Er ist von Jesus weggegangen. Why? Because of the wealth of wegen dem Reichtum world. Dieser Welt. Because of his wealth. Wegen seinem Reichtum. How many of us goes away with our wealth? Wie viele von uns gehen weg? Ministry. Amen. Wegen unserem Reichtum, wegen dem, was wir suchen. Manchmal wollen wir unseren Segen aufzählen. That said, count your blessing and name them one by one. Zähl deinen Segen auf. You know, we like that song. Uns gefällt dieser Lied. We like the song that says, count your blessing, that you have blessed the house of God and name them one by one. We like the song like that. Das Lieben, ein Lied zu singen, indem wir das singen, was der Herr uns schon gegeben hat. Amen. Amen. Do you get what I say? You know, will we like the song that we sing, that will tell us to count the blessing we have blessed the house of God? Würden wir es lieben, ein Lied zu singen, indem wir das aufzählen, was wir für das Haus Gottes getan haben? We will like this song like that. Amen. Amen. We will tell God, you know, not, some of us cannot say to God, bless me as I bless your house. Einige von uns können nicht zu Gott sagen, segne mich so, wie ich dein Haus segne. Because we know we never even wir do wissen, it. Dass wir uns das Haus Gottes we know we are never there. Niemals da. But we know how to say thank you to people wissen, when they give us. Wie wir Danke sagen, wenn Leute uns sehen. And we never know, nobody ever say thank you to you. Aber niemand sagt dir Danke. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us go to Mark 10. Markus 10. He is saying thank you to you and me. Er bedankt sich bei dir und mir. Amen. Peter said we left all. Petrus sagte, wir haben alles zurückgelassen. Amen. We left all. Wir haben alles zurückgelassen. I know, you know, some, you know, Mercy. You know, sometimes I use her as an example. Manchmal benutze ich sie als Beispiel. Meine Tochter. You know, sometimes on Sundays she's supposed to go to. Am Sonntag musste sie manchmal arbeiten. Because there is extra money they pay. Weil man da extra Geld bekommt. Mercy just rejects it. Aber es verweigert sie. It's not because she don't. That money is not useful. Nicht, weil dieses Geld nicht brauchbar ist. But Christ is number one. Aber Christ ist Nummer eins. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If he cannot have you, cannot even have your money. Wenn er dich nicht haben kann, dann wird auch dein Geld nicht haben. You know why you cannot even give him anything? Wisst ihr, weshalb ihr ihm nichts geben könnt? Because he does not have you. Weil er dich nicht hat. He does not have you. Er hat dich your nicht. Your coming to church does not mean he has dass you. Dass du zur Gemeinde gehst, heißt nicht, dass er dich hat. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10. Let us quickly look at something there. You know, a rich man came to Jesus. Ein reicher Mann kam zu Jesus. Amen. A rich man came ein reicher to Jesus. Mann kam zu Jesus. You know, and his problem was his wealth. Und sein Problem war sein Reichtum. What is your problem today? Was ist dein Problem? That you are holding on to. Was du festhältst. That you never allow it to get out of you. You know, sometimes it is false that you use to take it out. Ich muss es mit Zwang wegnehmen. You know, whatever you give it to, if with force. He said, not of necessity. Wir sollen nicht widerwillig geben, sondern freiwillig geben. He said, let me see where we will go. Praise the Lord. Halleluja. Give, bless the house of God in love. Segnet das Haus Gottes aus Liebe. You know, if you are going to pay your house rent, you never pay it in force. Zahlst du das nicht mit aus Zahlen? Because you know, you believe you enjoy the house. Wenn du genießt die Wohnung. Is somebody getting it? If you buy food in Aldi, you never or any store, you don't pay the money by force. Bezahlst du das Geld nicht durch Zwang? Why? Because you believe you enjoy it. Du glaubst, du genießt das, was du dir kaufst, und das until the house of God is like that in your life. Also, das Haus Gottes so ist in deinem Leben. You have not arrived. Bist du noch nicht angekommen? All those blessings, if I don't give them for nothing. All diesen Segen, den gibst du einfach umsonst. Love to do it. Wir müssen es aus Liebe tun. Enjoy doing it. Das genießen. Is somebody getting it? Amen. Enjoy doing it. Das genießen, das geben. Is this 2 Corinthians? Let me see. 2 Corinthians. 2. Korinther. Praise the Lord. Hallelujah. Let me. We'll go there. Amen. Put something in Martin. First of all, to 2 Corinthians. 2. Korinther. Let me see. Amen. 2 Corinthians 9. 2 Corinthians 9. From verse 5. 2 Corinthians 9, Vers 5. He said, therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty. Whereof you had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. You see it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, the heart despised abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now he that ministers seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. All this is our message. Amen. That's a Botschaft. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11. Being enriched in everything to all bountifulness, which God set through us thanksgiving to God. For the administration of this service, not only supplied the want of the saint, but is abundant also by many thanksgiving unto God. He say thank you. Exactly. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Go to Mark 10. Markus 10. This rich man. Dieser reiche Mann. Was have you money? Hatte Geld. Amen. And that money was his problem. Dieses Geld war sein Problem. From verse 17. Markus 10, Vers 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Are you ready to accept me as God? Bist du bereit, mich als Gott zu akzeptieren? Why are you calling me good? Wieso nennst du mich gut? Because they never accept him as God. Sie akzeptieren ihn nicht als Amen. Gott. It's only God that is good. Nur Gott ist gut. And yet you are here calling me good. Wenn seid ihr hier, are you ready now to accept seid ihr bereit, mich als Gott zu akzeptieren? Look at verse 19. Vers 19. Thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master. Now in verse 20, he dropped the good. You see it? Mein Vers 20 hat das Gut weggelassen. He dropped the good. He was not able to accept him as Denn er hat nicht, er wollte nicht akzeptieren, dass you Jesus Christus Gott ist. He dropped the good. No so longer hat er good master. Ihn nur noch Meister genannt, nicht mehr guter Meister. Master, all this I observe from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. You know, if everybody, if we all are like this man, wenn jeder von uns so wäre wie dieser Mensch, if we are like even some of us, this ministry will not be on. Dann wäre diese Gemeinde nicht hier. Amen. And give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. There is the treasure in heaven. There ein Schatz im Himmel, ein Schatz hier auf Erden. Some of us we don't have anything. Einige von uns haben hier nichts. Amen. But we are the one that we want, that we love blessing. Aber wir sehen es, wir lieben den Segen. You know, God does not counterfeit money. Gott kann kein Geld fälschen. Amen. You know, if you don't have treasure in heaven, wenn du keine Schätze hast im you Himmel, cannot tap into heaven. Wirst du in Himmel nicht eingehen können. You know, God is not, you know, it does not manifest. What do you do? Is it manufacture money or what do you do? Compare what you have in heaven. Das Vergleich, was wir im Himmel haben, ist das, und was wir hier haben. Einige, wir haben nichts. Nothing. Nichts. For us, all our wealth are here. Weil unser Reichtum hier ist. Just like this man. Dieser Mensch hier. Now take up your cross and follow me. Verse 22. Jenny, not Jennifer. Help us to read 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Some of us are like that today. Einige von uns sind leider so. I don't want to mention it. I have your names and I'm, you know, I write down things. Weil ich schreibe die Namen auf von den Menschen, die geben. Wie wir geben. Ich schreibe das auf. Amen. I have the note. Das schreibe ich you know, mir auf. Some of us are like this. Einige von uns sind so. Just like this, you know, for us, what belongs to me, belongs to me. Was mir gehört, gehört mir. Then what belongs to you, belongs to me. Aber was dir gehört, gehört mir Is auch. Is somebody getting it? What belongs to me? Was mir gehört. What I earn belongs to me. Was ich verdiene, gehört mir. But what you earn, what belongs to me. Was du verdienst, gehört mir. Und das ist was einige von uns tun, das ist falsch. You know, God wants us to trust. Gott möchte, dass wir, trust and love, they are two different dass wir vertrauen und dass wir lieben. Amen. Aber Vertrauen lieben sich das Gleiche. Vertrauen lieben sich das Gleiche. You know, if you cannot trust God, wenn du Gott nicht vertrauen kannst, Christ, indem du dich für Christus entscheidest, how can I even trust you? Wie kann ich dir vertrauen? Amen. If you cannot choose Christ, wenn du dich nicht für Jesus entscheiden kannst, wie kannst du dich vertrauen? Believe Christ, I wenn du Christus trust nicht glauben kannst, wie soll ich dir It vertrauen? Is impossible. Das ist unmöglich. Amen. Amen. I don't drive people here. Ich verscheuche Menschen nicht von der Gemeinde. Wenn es meine Gemeinde wäre, würde ich Leuten sagen, soll ich mal herkommen, aber es ist für den Herrn. Amen. Deswegen lasse ich das so, wie es ist. Praise the Lord. Halleluja. But that does not mean I will not see the difference between love and trust. Das bedeutet nicht, dass ich nicht den Unterschied zwischen Liebe und Vertrauen kenne. You know, Jesus worked for his trust. Jesus hat für sein Vertrauen gearbeitet. None of you would trust him. Das würde ihm niemand vertrauen können. He said, I love you. Er hat gesagt, ich liebe euch. Und hat es bewiesen, indem er für uns gestorben ist. You and me. How much he really loves us. Um zu zeigen, wie sehr er uns wirklich liebt. He did not say, I love you, then. Er hat nicht gesagt, ich liebe euch. Let's say I'll be dealing with them. Und hat nichts dafür getan. Amen. He came to work for it. Er hat dafür gearbeitet. You know, some of us might not like it. Einige gefällt das nicht. That is his kingdom. Aber das ist sein Königreich. And it is not what you like. Und es geht nicht was, was mir und uns passt, sondern was Amen. Er will. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And he went, and he, verse 22, and he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. Some of us will do that today. Von uns tun das heute But auch. Some of us to bless the house of God es fällt uns schwer, das Haus Gottes zu segnen. Oh my God. Is this tug of war? Es fällt uns schwer, Gottes Haus zu segnen. You know, if month is going to end, they are worried, but they are what bothered them is what they are going to do. Machen wir uns Sorgen über das, was wir in das Haus Gottes geben Your können. Your house rent never bothered them. Aber unsere Miete, das darüber machen wir uns keine Gedanken. Das Essen, was wir kaufen, darüber machen wir uns keine Sorgen. You know, if even you add that money to that for whatever you are doing, it's not serious. Und selbst wenn wir dieses Geld nicht geben und es dann für uns selbst ausgeben, reicht es dennoch nicht. It's not serious. Dennoch nicht. Praise the Lord. Let us learn to choose. Deswegen Jesus. Lasst uns lernen, uns für Christus zu entscheiden. You tell him thank you for by also blessing Wir bedanken his uns house. Bei Jesus auch, indem wir uns sein Haus segnen. Amen. I'm saying thank you. The Lord is saying thank you. Und der Herr bedankt sich damit. Ich bedanke mich damit. And Jesus looked around about and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? I'm not the one saying this, Jesus. Das ist nicht das, was ich sage, was Jesus sagt. I'm not saying, if I'm saying it, I'm saying it because I have Jesus in me. Ich sage das, weil ich Jesus in mir habe. Amen. He said, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at these words. But Jesus answered again. He just pitied the disciples. Ich helfe ihnen, das zu verstehen. Children, how hard it is for them that trust in riches. You know how you trust in riches. Wisst ihr, wie wir in unser Reichtum vertrauen? You know, people don't think that it's rich people. It's people that have money that trust in riches. Leute denken, das sind reiche Menschen, die auf ihr Geld vertrauen. It's not like that. Also ist das nicht. Amen. If you refuse to bless the house Wenn wir uns God, weigern, Gottes Haus zu segnen, dann vertrauen wir auf unser Reichtum, unser Geld, ist unser Gott. Ich war auch da. Aber ich danke Gott, dass ich nicht mehr da bin. If I was still here, this ministry dann wäre ich immer noch hier, dann wäre diese Gemeinde nicht hier. We pursue money. Weil ich hinter Geld her war. Amen. I love money. Ich habe Geld geliebt But zu der Zeit. Money love Aber heute liebt mich Geld. Amen. Amen. Because I submitted to Christ. Weil ich es Gott übergeben habe. You know, Christus übergeben. If it was before, I know. That having a whole house like this, the money that will be coming in, I know how much it will be. Ich weiß, wie viel Geld ich versuchen würde, irgendwie aus den Sachen, die ich habe, zu machen. We were in Italy. Wir waren in Italien. To visit a family friend years ago. Vor vielen Jahren. They have many rooms, two rooms. Und sie hatten eine. And a sitting room. Eine Drei-Zimmer-Wohnung. They have rent. People renting there with them. Und sie haben diese Drei-Zimmer-Wohnung. Collecting money from them. Mit anderen Leuten geteilt, damit sie die Miete von diesen Leuten einnehmen können. We love it. Und wir fanden das so toll. Und wir haben das gefeiert, dass diese Leute das Kleine, was sie haben, genutzt haben, um Geld einzunehmen. A family, they bought a flat. Eine Familie, sie haben eine Wohnung gekauft. Two rooms and one sitting room. Eine Drei-Zimmer-Wohnung. And one kitchen. This kitchen is very small. But they rented people to live with them. Und sie haben diese jetzt die Zimmer ein Zimmer dort immer vermietet. That so that people to collect money from these people. Um Geld von ihnen einzunehmen. Amen. You know, we look and they share the same kitchen. Und sie teilen dann eine Küche zusammen. Amen. But you have your own pot, I have my own pot. Aber ich habe dann meine. But they are collecting money. Du hast dann deine. They are collecting something. Aber sie bekommen dadurch Geld. At the end of the month, before you know it, another month is already there. And you know we love it then. Und das fand ich mir toll. If it is not the calling of the Lord, aber wenn es nicht I will do the same thing. Würde ich das gleiche tun. Mir wäre es egal. What I care is the money coming. Wie viele Leute nicht zusammen wohnen würde oder Fremden oder was das für Menschen wären, mir wäre es egal. Hauptsache das Geld kommt rein. Aber ich danke dem Herrn, dass ich nicht mehr so bin. Dass mein Ehemann auch nicht mehr so drauf ist. Praise the Lord. Halleluja. So those that trust. Die auf Geld vertrauen. For them it's all about money. Ihnen geht es nur um das Geld. It's all about how much you wie viel can kann ich bekommen? How much people can wie viel können mir Leute geben? You know, the Christmas time, the New Year time, zu Weihnachtszeit, you know, some days ago, you know, exchange gifts. Geschenke austauschen. You see, from one another, amen. That's exchanging Christ. We give it Christ to one another. And rejoicing in the Lord. It means we are not trusting in our money. Some will not even want to be here because of the gift. Aber einige are too many. How many am I going to buy for? Nicht hier sein, weil ich kann doch nicht jedem ein Geschenk geben. It's evil. Das ist bösartig, so you zu know, denken. If the Lord is going to bless you, wenn and der Herr segnen will, why are you going to say it's too much? Würdest du sagen, es ist zu viel? It's too much, this blessing. Zu viel Segen, none ja. Das würde niemand that. Sagen. Amen. Aber wenn es darum geht, andere zu segnen, dann ist es zu viel. But when it is time for you, if others are going to bless you, you will not say it's wenn too andere much. Dich segnen wollen, wäre es nicht zu but viel. But if you are going to wenn bless others, sollst, it's too ist much. Immer zu viel. I don't have. Ich habe nichts. You know, you wonder why you don't have. Und fragst dich, weshalb because du nichts hast. In your heart, weil in deinem Herzen glaubst, dass du nichts hast. And you will never have. Und wirst du auch niemals was haben. Amen. Amen. You better change your way. Deswegen müssen wir unsere Mentalität ändern. Believe you have. Glauben, dass wir gesegnet this is sind. A new year. Das ist ein neues you Jahr. You can't keep on doing the same thing and get different results. Das gleiche tun und neue Ergebnisse erwarten. You are going to get the same du wirst die gleichen Ergebnisse bekommen für das gleiche Verhalten. Praise the Lord. Hallelujah. Children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for the rich man to enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's like a pie. Es ist wie ein, you know what pie wie ein Rohr. You know, if water cannot go through, wenn das Wasser nicht durch dieses Rohr fließen kann, wird nicht mehr Wasser reinkommen können. You know, if water is going through it, wenn das Wasser durch dieses Rohr geht, you know, and it can go through it, und durchlaufen more kann, water will be going, noch mehr Wasser durchströmen like können. Es wird ein Kreislauf bilden. Aber wenn dieses Rohr verstopft ist, block, wenn es bei dir immer wieder anhält, es nicht weiter fließen kann, nicht weitergeleitet werden kann, da musst du dich nicht wundern, dass halt nicht mehr Wasser kommen kann. Amen. Amen. The other day somebody blessed our my daughter here. Vor some morning. Ein paar Wochen amen. Hat jemand meine Tochter gesegnet. That she went to. Amen. Mit einer Reise. I don't know, maybe 2,000 or so. Amen. You know, and she said, is this not too much? Und sie hat sich gefragt, ist das nicht zu viel Geld? The Lord said, what she have in this our treasure in her kingdom aber is greater gesagt, than that. Dieser Schatz, den sie that, in ihm hat, that ist has größer. Not even seen anything. Das ist größer als das, und dass sie noch nichts gesehen hat. Praise the Lord. Halleluja. You have not seen anything. Wir haben noch nichts gesehen von dem, was der Herr für uns vorbereitet hat. Somebody get in it. Praise the Lord. Halleluja. Let us learn to trust lass uns lernen, ihm zu vertrauen. Amen. Amen. Let us learn to lass uns lernen, ihm zu vertrauen. In Vers 26. 26. And they were astonished out of measure, saying, among themselves, who then can be saved? Because the world loves money. Denn die Welt liebt das Geld. We love money. People love money. Menschen lieben Geld. Who then can be saved? Wer kann denn errettet werden? You know, they can touch everything, but don't touch my money. Man kann alles angreifen, aber nicht mein Geld. They can touch everything, don't touch alles my angreifen, money. Aber nicht mein Portemonnaie. Amen. Amen. I do things with trust. Wir tun Dinge mit Vertrauen. I look, I see trust. If you cannot choose Jesus, I can never choose you. Wenn du dich nicht für Jesus entscheiden kannst, kann ich mich nicht für if dich entscheiden. If you cannot choose Jesus, wenn I can never Jesus be there for you. Kann ich für dich da sein. Amen. Amen. That is started. If it was my mother, if you cannot wenn choose meine Jesus, eigene I Mutter will not ist, be there for her. Wenn sie sich für Jesus entscheiden, if kann ich nicht für dich da sein. Whoever, if you cannot choose wenn Jesus, wenn Jesus, du dich nicht für Jesus entscheiden kannst, I will never kann choose ich mich you. Nicht I für will dich never entscheiden. Be there for ich kann nicht für dich da sein. Praise the Lord. Halleluja. It is not choosing, it's choosing Christ. Denn wir entscheiden uns für Christus und nicht für Menschen. I watch. Vers 27. 27. And Jesus, looking upon them, said, with men it is impossible, but with God. For with God all things are possible. Verse 28. Then Peter began to say unto him, lo, we left all. Lo, we left all. Wir haben alles verlassen. Amen. Amen. You know, this Christmas and New Year. Oh, Daddy, thank you. Diese Weihnachtszeit, diesen Feiertagen. Amen. I got to thank God for everything. Ich danke Gott für alles. Thank you, Daddy. Danke, Amen. Jesus. Amen. Almost everything bought by Mercy. Fast alles wurde von meiner Tochter gekauft. How much does she receive? Wie viel empfängt sie? I don't know. Amen. Amen. You know, it's not because she's my daughter. Ich weiß, sie meine Tochter ist. Amen. Amen. I know how all of you. I know how. Ihr alle. You are there for Christ. Ihr seid alle für and Christus he's saying da. Thank you. Und er bedankt sich bei euch. Amen. Amen. He's saying thank you to er you. Er bedankt sich bei euch. He's saying thank you and thank you and thank you. That without you. Dass ohne euch. How will it be possible? Wie wäre es möglich, dass diese Gemeinde noch existiert? Amen. Sometimes I don't want to leave the ministry. Manchmal will ich die Gemeinde zurücklassen. I know I will receive more, weil ich mehr verdienen kann als das, was ich hier verdiene. But I have learned to ich habe gelernt, mich für Jesus Christus zu entscheiden. I have learned to choose. Ich habe gelernt, mich für Jesus Christus zu entscheiden, jahrelang. Amen. Amen. I am not ungrateful. Ich bin nicht undankbar. I'm saying thank you. Ich sage danke. And the Lord is also saying thank you. Und der Herr bedankt sich auch bei uns allen. If you don't have, wenn du nichts hast, there's no problem. Dann ist kein Problem. But if you are walking and you refuse to bless the house of God, it's evil. Segnen, das ist bösartig. It's evil. Das ist bösartig. If you are working, wenn wir arbeiten und ein Gehalt and you empfangen, refuse to bless the house of God. I don't know what you are going to do in the house of God. Ich weiß nicht, was du in das Haus of God machst. Dann solltest du eigentlich gar nicht da sein, weil dir ist es ja eigentlich nicht wichtig. Where your treasure is, denn dort, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Amen. Amen. Learn to bless the house. You see, you learn. I learn everything. Ich lerne das. I learned how to, you know, I know my life before. Ich kenne mein Leben. 1 euro, if we want to give it, is problem. 1 euro war für mich ein Problem. 5 euro, it is fine. 5 euro war ein Problem für mich. But when the revelation aber als diese Offenbarung kam, oh, Daddy. I did not tell him before I start blessing the house of God. We go with 400, we go with 300. Habe ich gegeben und gegeben und es war mir egal, wie viel es ist. Why did I not tell him? I said, I don't want anybody to stop me. Ich wollte, dass mich immer davon abhält, Amen. Zu geben. And through that, that is how we have this house. Und dadurch hatten wir dann dieses the Lord is working. Der Herr arbeitet. If you can believe him, you can trust him. Glauben und vertrauen können, dem, saying, was wir haben. I'm not saying me. Ich sage nicht Christ. Ich sage Christus. Trust the Lord. Vertraue dem Herrn. Trust Christ. Vertraue Christus. He walks. Trust. Er arbeitet durch Vertrauen. He wants to take you to that level. Er möchte dich auf diese Ebene how bringen. Many times you have revealed John to me? Wie oft hat er mir John Claude offenbart über das Fußballspielen? But John never listened. Aber er hat nicht zugehört. I don't pray this time you listen. Ich bete dafür, dass du dieses Mal zuhörst. Praise the Lord. Halleluja. If you keep on doing the same thing, you are going to get the same wenn wir immer das Gleiche tun, wenn wir die gleichen Ergebnisse bekommen, dann wird es keine Veränderung geben. Praise the Lord. Halleluja. Peter said, they left all, and I followed him. And Jesus answered, he doesn't want to take, he does not want to take anything from you. In 28 sagt Petrus, dass sie alles verlassen haben, um ihm nachzufolgen. Aber Jesus Christus möchte nichts von uns wegnehmen. You know, Peter said this, and it is as if Jesus has taken everything from him. Und es sieht so, als ob Jesus ihm alles weggerissen hätte. But Jesus is saying, I don't want anything from you. Ich will nichts von euch. I want to give you. Ich will euch segnen. But you, where you can have. It's my way. Aber ihr könnt es nur auf meine Weise bekommen. You see, the natural will have their way. Die natürliche Welt hat ihre Wege, wie sie but haben. There is a way you have in this world, in this kingdom. Der sein Weg ist. And Jesus said it in verse 29. And, verse 20. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel, that he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren. Can you see that he doesn't want to take anything? Er will nichts von uns wegnehmen. Amen. Amen. You see, Peter said they left all. Jesus, wir haben alles but verlassen. Jesus said 100-fold. Jesus sagt, 100-fältig, kommst du zurück. You get gave him one, he gave you 100. Du hast ihm eins gegeben, er gibt dir 100. If we really understand, wenn wir das wirklich verstehen würden, wenn wir Jesus vertrauen, we will listen to him. Wir würden ihm zuhören. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Imagine if we are all like the good master. Stell dir vor, wir wären alle wie dieser gute Meister. None of us. You know, this ministry will not be here. Wäre diese Gemeinde nicht none mehr hier. Of us will not, will, none of us will be here today. Keine wäre von uns mehr hier. You know, those that are saved will not even be saved. Und die Leute, die errettet wurden, sind nicht mehr errettet. This man left and was sad. Dieser Meister ist weggegangen und war traurig, weil er sich nicht für Jesus entscheiden konnte. That's what people we want today. You know, when people are talking, when pastor is preaching der about pastor, giving, wenn wir das Geben predigt, we hate it. Hassen wir das. But if we preach about receiving, aber wenn er über das über Segen spricht, lieben wir das. Because everybody want to receive, jeder will but gesegnet never sein, to give. Aber niemand will geben. That's evil. Aber es ist bösartig. Amen. Das ist nicht Christus. If you are Christ, wenn du Christus bist, it is given, dann ist es also geben, weil er gegeben hat. Look at Jesus. Schau dir Jesus an. He gave up his life. Sein eigenes Leben gegeben hat. Amen. And he said, whoever loves his life can never follow him. Er hat gesagt, wer auch immer sein Leben liebt, wird es verlieren. And if you love your money, you can never follow him. Denn du dein Geld liebst, wirst du ihm nicht nachfolgen können. Amen. If you love your life, you cannot follow him. Du wirst ihm nicht nachfolgen. Life and money, which is even more greater. Was ist größer, das Leben oder das Geld? If you can talk about life, wenn er das Leben, what about money? Wenn du das Leben money sprichst, was and life, which is greater? Life is greater than money. Das Leben ist größer als das Geld. Somebody that is alive that can spend money. Jemand, der am Leben ist, kann Geld ausgeben. It means life is greater than money. Das Leben ist größer Jesus als Geld. Can talk about life, that wenn Jesus what about money? So über das Leben sprechen kann, was dann mit dem Geld? For us today, money is all everything. Aber heutzutage ist das Geld alles für Menschen. Praise the Lord. Halleluja. He refused to give up. Er hat sich geweigert, alles zu geben. Praise the Lord. Halleluja. Jesus is saying thank you. Jesus sagt danke. For being there for him. Dass du für ihn da bist. Praise the Lord. Halleluja. Quickly go to Matthew 25. Matthäus 25. Matthew 25. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 25. Matthäus 25. Verse 28. I will quickly 28. Read it because of time. Matthew 25. Nowadays, I don't let you read because I have to be. We have a lot of message. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. From verse 31. He said, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goat, and he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me meat. Oh, Daddy. Praise the Lord. Halleluja. You know how many people you are feeding today. Wisst ihr, wie viele Leute ihr heute ernährt durch diese Gemeinde? Is somebody getting it? You know how many people you are feeding today. Wisst ihr, wie viele Leute ihr ernährt heute? Through this ministry. Durch diese Gemeinde. You know we are in internet. Wir sind im Internet. We see people listen. Leute hören zu. We are also in his daughters. Oder wir machen verschiedene Sachen. Die Daughters, Afterchurch, wir machen Sachen. You know, people, you know, you are feeding people. Wir füttern Leute damit. Auf verschiedene Weise. Amen. Amen. Through Christ. Durch Christus. You know how many you are feeding today. Wisst ihr, wie viele Leute wir füttern? Vers 35. For I was and hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's not talking about giving money to the poor outside. Gib schon Geld den Armen zu geben draußen. Amen. You know how God got children to be free. Wisst ihr, wie Kinder Gottes frei gemacht werden von dem Lügen des Teufels durch diese Gemeinde? Is somebody getting it? How many people you are feeding? Wie viele Leute wir füttern? He's going to say thank you. Er wird Danke sagen. He's still saying, he's er sagt saying immer noch Danke, for being there for him. Dass wir da sind für ihn. Then verse 36, he said, naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came unto me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there's internet in prison. Es gibt Internet im Gefängnis. Amen. How people listen to the message. Und Leute hören sich die Botschaft an. Christ that is being preached there. Von Christus, die dort somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You visit them even in the prison. Wir besuchen sie im You visit Gefängnis. In the hospital. Im Krankenhaus. People are in the hospital. They put on internet and they listen to the Im Krankenhaus und hören sich das an. You know how many people you are being. You are blessing every day. Viele Leute wir sehen. You are there for every day. Wir da sind. Amen. Amen. If I reject the voice of Christ. Wenn ich die Stimme von Christus I'm go on now, you know, doing the normal job. Und einen normalen Job ausüben. Amen. You know, these people will not be fed. Wenn die Leute nicht gefüttert werden. Amen. But before, you know, that you choose him. Aber dass du dich für ihn entscheidest. Amen. Amen. Because you choose him. Wenn du dich entscheidest, bedankt er sich bei dir. Praise the Lord. Halleluja. Thank you for being there for me. Danke, dass du für mich da bist. Verse 36 again, naked and you clothe me. Oh, daddy. It's not going to. It's not Caritas that clothes people. Nicht Caritas kleidet Leute ein. Caritas clothes people, but they are still naked. Caritas kleidet Menschen ein, aber sie sind immer noch nackt. Ohne Christus bist du nackt. Amen. You know they can't close you. They can't even give you hands. You are naked. Aber du bist nackt. You know, Jesus called them slaves. Jesus nennt sie Sklaven. They thought they were free. Sie dachten, sie sind frei. Jesus said, whoever you yield yourself to, auch immer du dich hingibst, er ist dein Meister. Though it's as if you are free naturally. Es sieht so aus, als ob du frei bist, aber du bist immer noch ein Sklave. Is somebody getting it? Those you close with Christ's word. Die, die du einkleidest mit Gottes Wort. Mit dem Evangelium von Christus. They were naked, but they are now they are not clothed. Aber jetzt sind sie bekleidet. They were in bondage, but they are now free from the lies of Satan. Lügen Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 36 again. 36. Naked. And you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came unto me. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Amen. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungry? And feed thee, or thirsty, and gave thee drink. Oh, daddy. You know, maybe until today, I don't know if you even know that those who have been feeding, if you even know that. You can even ask the same question. Du kannst diese Frage auch stellen, dass du gar nicht weißt, wenn du eigentlich hilfst. Amen. You might until today, because you just heard it that you are feeding people in the hospital, you feed people in prison. Amen. Du hast gerade gehört, dass du Leute im Krankenhaus oder gerade fütterst oder Leute, die nackt sind, einkleidest. And because in the natural, it's as if you are doing nothing. Im natürlichen Fall, du nichts tust. We know how natural people feed natural people. Wir wissen, wie natürliche Menschen natürliche Leute füttern. I will know how they close them. Und wie sie einkleiden, indem sie Klamotten spenden, obwohl diese Menschen immer noch nackt sind. Praise the Lord. I know. We know that. We know that. But we don't know that of Christ. Wir wissen das von Christus, kennen wir nicht. How we feed those that are naked. Wie wir die füttern, those that are hungry and those we close those that are die naked. Ohne Nahrung sind und die einkleiden, die ohne Kleidung sind. Aber heute erkennen wir das. Before this time, maybe we don't even Vorher wussten wir das noch nicht mal. Just like these people, the Lord is saying here, verse 37. They shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungry and feed thee, or thirsty and gave thee drink? We saw with thee a stranger, and took thee in, or naked and clothed. Or we saw with thee sick, or in prison, and came unto thee. And the king shall answer and say unto them. Tania, can you help us to read verse 40? Der König wird ihnen dann antworten. Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Amen. John, can you help us to read it again? Matthäus 25, Vers 40. Der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Praise the Lord. You know, the message that is being preached here. Die Botschaft, die gepredigt wird, wird überall gepredigt. Es gibt keine Ausrede für Menschen. Weil sie überall ist. In Indien kann man sich, in Nigeria kann man sich das anhören. Es ist im Internet. Amen. You can't receive it. Du kannst es empfangen. And it's freeing people. Und es befreit Menschen. It's blessing people. Es segnet Menschen. It's clothing people. Es kleidet Leute it's ein. It's feeding people. Es ernährt Leute. And you are part of it. Wir sind Teil davon. There's somebody here. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, we know that of the natural man. Wir wissen das vom natürlichen we Menschen. We know that of the natural world. Der natürlichen but Welt. We don't know that of the star of Christ's world. Aber das von Christus kennen wir nicht. How we are. Wie wir die Leute einkleiden. Amen. They shall, he say, verse 41. Also unto them, on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. You know, hell is prepared for the devil and his angels. Die Hölle wurde vorbereitet für den Teufel und seine Engel und nicht für Menschen. But if you refuse to choose aber wenn wir uns weigern, uns für Christus zu entscheiden, ist sie für dich vorbereitet. Amen. Amen. No, he's saying it here, the same thing. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. For I was and hungry, and you gave me no meat. You got to hell because you did not give me something. Weil ihr mir das nicht gegeben habt. You know, people, you know, what's the joy? So it's as gate or gate. You know, it's very funny how they say it in Dutch. It's all about money. Also geht es um Geld. Look at Jesus, yes. Talking Jesus about gesagt. Money. Der hier über Geld spricht. To feed somebody takes money. Leute zu füttern somebody getting it. Mit dem Evangelium, was braucht Geld? He said people go to hell because they Leute gehen in die Hölle, weil sie sich weigern, to feed zu geben. Leute zu füttern, for his sake. Um seinetwillen. For I was an hungry and you gave me no meat. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger, and you took me not in. Naked, and you clothed me not. Sick, and in prison, and you visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, wheresoever we be, and hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee. When did we not go? When? Somebody is lying on us. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Then shall he answer, hey, what is your name? What is your name? Jesuit. Please, can you take him up with him? Because people are listening also in the internet so that you will not disturb them. Please. Amen. Amen. Then shall he answer them, saying, verily I say unto you, inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did it not to me. Because you did not do it. Weil ihr das nicht getan you habt. Did not do it to me. Weil ihr mir das nicht getan habt. Somebody Jenny, not Jennifer. Please say, help us to read. Read. Let me see. Read from 41 to 45. Dann bitte auf den zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mir nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Praise the Lord. Hallelujah. The message that is being preached here is preached in prison, preached in hospital. Die Botschaft, die hier gepredigt wird, kann man überall hören. Und wir segnen Menschen damit. Wir kleiden sie damit ein. Amen. Amen. And if you are not part of it, und wenn ich Teil davon sind, füttern wir sie damit if nicht. You are not blessing the house wenn of das Haus Gottes God nicht segnen, if you are not blessing the house of Christ, wenn wir das Haus von Christus nicht segnen, dann füttern wir sie nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And they shall go away. Verse 46, into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. You know, we will not like this place. Those of us that keep on hiding, wir lieben diesen Ort nicht. At the back of grace. Wenn wir uns immer wieder hinter der Gnade verstecken, we hide at the back of wir stecken grace. Uns hinter der Gnade. Gott liebt jeden, we give ob wir geben not. Oder nicht. It's a lie. Aber es ist eine Lüge. Amen. Amen. He loves you. Er liebt dich. And he gave you Jesus und er gab dir Jesus, um für dich zu sterben. He will not choose hell or heaven for you. Aber er wird sich nicht für Himmel oder Hölle für you dich entscheiden. Christ. Du musst dich für Christus Amen. Entscheiden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Mark 10, verse 28 to 30. Markus 10. Christ. He said, thank you. Look at, let us go to Mark 10 again. Markus 10. We still have some minutes. Amen. Amen. Please, I will take, I will speak like Jenny today. I will borrow your time. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mark 10. Markus 10. Markus 10, 28 to 30. Then Peter began 30. To say unto him, Lo, we left all. No, here Jesus is saying, you did not leave them for nothing. Jesus sagt hier, du hast es nicht umsonst verlassen. You leave them for my sake. Du hast nur meinetwillen verlassen. Amen. Amen. He said, look, if you look at verse 29. The down part of it said, for my sake. And the gospel. Um meinetwillen und das Evangeliums willen. Amen. You did not live there for nothing. Ihr habt es nicht vergeblich gegeben. It is not just going to the street and blessing the poor. Nicht einfach auf die Straße gehen, die Armen sondern mein Haus segnen. Amen. Amen. That is gospel. That my word is being shared das, everywhere. Wo mein Evangelium verteilt wird. Damit es keine Ausreden gibt, keine Amen. Entschuldigung für irgendjemanden. He is saying thank you. Er sagt danke. But right now, he is saying thank you to you. Jetzt sagt er Dank verse an uns. 30. Look at verse 30. But he shall receive a hundredfold now. Can you see it? He did not say after you die. Ich dachte, wir sterben. Hundredfold now is not until you die. Ich dachte, that thank you is not after danke. When you die. Ist nicht, wenn wir sterben, sondern es ist jetzt. Now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. You know, I wanted to use it for something, you know, to please myself. But there is persecution, there's pain that I cannot do that. Ich wollte es nutzen, um mich selbst zu segnen, aber ich habe es gegeben, damit ich das Haus Gottes segne. Und das ist auch Verfolgung. Amen. Dass ich für Jesus entscheide. Ich darf nicht darum. Ich probiere nicht irgendwelche Männer aus, ich probiere nicht Frauen aus. Um Christus willen. Dafür gibt es auch Verfolgung. Amen. Leute machen sich darüber lustig. Denken, vielleicht bist du verflucht. Vielleicht hast du ein Problem. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns freuen in der Verfolgung. Praise the Lord. I can see all this in this ministry. Und ich kann all das in dieser Gemeinde sehen. Verse 31. Verse 31. But many that are first shall be last, and the last first. I know some of us here, we started this ministry years ago. Vielleicht einige von uns sind schon seit vielen Jahren hier in dieser Gemeinde. And you know, if you learn, if I say how much have you blessed this ministry? Aber wenn ich sage, wie viel haben wir gegeben? Einige von uns nichts. Our name is not even here. Unser Name steht hier noch nicht mal. Nothing. Nichts haben wir gegeben. He said, many that are first shall be last, and the last first. You know, it's not who started first. Geht nicht darum, wer hat erst angefangen hat. It is who believe. Sondern wer glaubt. You know, we can believe and we can start for years and never believe it. Wir können vor Jahren angefangen haben, aber dann noch nicht glauben. I keep on doubting. Und immer wieder zweifeln. Amen. Amen. We had in our heart. Wir hatten unser Herz. We never allow anything. Wir lassen nicht zu, dass Christ etwas eindringt, dass Christus durchgeht. Start dealing with yourself. Aber wir zerstören uns selbst damit. Everything you can see it here in this ministry. Und das sehe ich in dieser Gemeinde. We are in another year. Wir sind in einem neuen Jahr. Allow it to be Christ here. Wir müssen zulassen, dass das Jahr von Christus ist. Allow it, which is for different things. Viele haben verschiedene Wünsche. Let your wish be to choose Christ. To choose Christ. Christus ist, sich für ihn zu entscheiden. But then you cannot continue to do the same thing and expect different results. Du kannst das gleiche tun und gleichen Ergebnisse erwarten. For those of us that have started, für die angefangen haben. You know, the book of James said continue. Jakobus steht, wir sollen weitermachen. Praise the Lord. Hallelujah. Those of us that have started, für die angefangen haben. The book of James said Jakobus continue. Steht, dass wir weitermachen. Let us go there. James 1. Jakobus 1. Let us go there, please. James 1. Praise the Lord. Hallelujah. He said continue. Weiter. Praise the Lord. Amen. There's a place I always also want us to go. Amen. Amen. The book of James, that's James 1. The book of James 1. From verse 21. 21. He said, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. Praise the Lord. Hallelujah. Receive, believe Jesus. Choose Him. He is the one that can save your soul. Der eure Seele retten kann. Choose him. He is the one that can save your soul. Er ist derjenige, der unsere Seele retten kann. Believe him and act on his word. Glaubt an ihn und handelt nach seinem Wort. Stop saying praise the Lord without action. Hört auf, den Herrn zu loben, ohne danach zu handeln, danach zu leben. But be ye doers of the word, verse 22, and not hearers only, deceiving your own selves. No, it's just talking to some of us here. Es spricht zu einigen von uns. Amen. We are not the doer, but we are here. But wir hören, aber wir tun nicht. You are deceiving yourself. Wir machen uns was vor. People say they are deceiving me. Leute, they are deceiving Christ. Uns was vormachen, dass sie Christus vormachen. You are not deceiving anybody. Also, you are deceiving yourself. Was, du schneidest dir damit ins eigene Fleisch. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, and continue therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the works. Praise the Lord. Hallelujah. This man shall be blessed in his deed. Amen. Amen. Not just hearing, but being the doer. Nicht nur hören, sondern auch der Macher sein. Amen. Amen. For those of us that have started, continue. Für die, die angefangen haben, macht weiter. In due season, you get it. Amen. Amen. You know, you never give Christ, you never give him in vain. Dienen ihm nicht vergeblich. You never bless the house of God. Wir segnen Gottes Haus nicht vergeblich. Especially here. Das hier. Amen. Amen. I know it. Das Amen. Weiß ich. You never give Jesus. Begeben you know he said it. He said 100-fold return. Hundertfältig. Just believe it. Wir müssen ihm einfach nur glauben, ihm vertrauen. But for those that have not. Er für die, die nichts haben. That believe they don't have. Die glauben, dass sie nichts haben. Doing the same thing. Immer wieder das Gleiche zu tun, wird dir das gleiche Ergebnis bringen. Those that have started, continue. Die, die angefangen haben. Continue walking with the Lord. Sollen weiter mit dem Herrn gehen. You know, we don't walk by something happen. Wir arbeiten nicht durch das, was passiert. That's so because something is happening. We walk, we watch what is happening. Dass wir das, was um uns passiert, Amen. Beobachten und danach handeln oder nicht handeln. We walk by Christ. Wir handeln durch Christus. We don't walk by 5 senses. Und nicht durch unsere 5 Sinne. Amen. Amen. Even in the old Joseph did not walk. Ist im alten Josef. By what was happening. Hat nicht nach dem gehandelt, was passiert ist. You know, Joseph dreamed. Josef hat geträumt. Remember erinnert his euch dream. An seine Träume. After seine that revelation, that nach dream is a revelation. Dieser Traum ist Remember eine Offenbarung. Erinnert euch an diesen Traum. Joseph was going from fry pan to fire, from one problem to another. Dem wurde immer schlimmer und schlimmer. After the family hated him. Seine Familie hat ihn gehasst. Amen. Amen. And they sold him. Sie haben ihn verkauft. Amen. After the dream. Nach dem Traum. You know, if God, if a revelation came. You're supposed to be free. Nachdem die Offenbarung von But we can see that it was not what this work of freedom. Ihm ist nicht das widerfahren, was die Welt frei ist, sondern Problem nach Problem und Problem. Amen. Amen. Joseph was tried for 13 years. 13 Jahre lang wurde Jesus versucht. 13 years. 13 Jahre lang. Amen. Mm. Abraham was tried for 25 years. Abraham wurde 25 Jahre lang versucht. Moses for 40 years. Mose 40 Jahre. You know, Jesus 30 years. Jesus 30 Jahre. David 30 years. David 30 Jahre. Noah more than 100 years. Noah mehr als 100 Jahre. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I don't know how many years mine is. Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre es bei mir ist, denn er offenbart mir das. All I know is Christ. Ich weiß, dass ich Christus Amen. Habe. Amen. All I know is I belong dass to Christ. Dass ich Christus gehöre. Praise the Lord. Halleluja. If you look at that of Joseph, wenn wir uns Josef anschauen, in Genesis 37, verse 2, in 1. Mose, Joseph was 17 years old Josef war 17, when he dreamt. Als er geträumt hat. Because of time, I don't know. You can write it down, go and check it yourself. 37, verse 2. Joseph was 17 years Joseph old when he dreamed. Als er geträumt hat. And in Genesis 41, verse 46, Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh. War er 30, als er vor dem Pharao stand? 30 years of war. You know, some of us can wait for 5 minutes. Heute können 5 Minuten warten. 1 hour. Eine Stunde. But not 13 years. Aber nicht 13 Jahre. It's too much. Das ist zu viel. Ah, am I the only one here? Time is going. Amen. You can always tell where your dream is from Christ. Du Amen. Kannst erkennen, ob dein Traum von Christus ist oder nicht. You know, you can always tell when your dream is from Christ. Du kannst erkennen, ob dein Traum von Christus ist. You know, if I say Christ, I mean God. Amen. Wenn ich Christus meine, meine ich Gott. It is more bigger than what your parents thought. Das ist größer als das, was deine Eltern denken. It is bigger than what, you know, Joseph dreamed. Der Traum von Josef. Even it was bigger than the father. You know what the father, I don't know if you have read it. Amen. Amen. You know, the father said, what? Dein Vater. You know, the father rebuked him. Hat ihn sogar verweigert. I said, do you mean that we will come and bow down before you? Meinst du, wir werden das vor dir niederknien? Amen. Amen. Your dream, you can't always tell when it is true. Und da kannst du erkennen, ob when es Wahrheit ist, wenn es von Christus ist. It is more bigger than your parents. Als deine Eltern, als das, was deine Eltern denken. Example Joseph. Bei Josef beispielsweise. It was Joseph's dream was bigger than what Der Traum von Josef war größer als das, was sie You can't haben. Always tell when your dream is from Christ. Du kannst erkennen, ob deine Träume von Christus Even sind. You have trouble in believing it. Sonst, wenn du auch selbst Schwierigkeiten hast, daran zu glauben. You yourself have in trouble in believing it. Es ist schwer, es zu glauben. Is somebody getting it? What he revealed to you, you cannot even believe it. Du kannst es nicht mal glauben. Except you go to the spirit. Sei, du gehst ins Geistliche. Then you can believe. Dann glaubst If du. If you are in the flesh, you can never believe. Wirst du es niemals glauben You können. Know, just like when you know Jesus is called the son of David. Jesus wird der Sohn Davids genannt. Amen. But he is Jesus. Aber er ist Jesus. In the flesh, you see, you cannot even believe Kannst du das nicht glauben? Is somebody getting it? You know, so also, you know, what he revealed to you, Was er dir your dream. Hat, dein Traum. In the natural, you cannot believe it. Kannst du das nicht glauben? You have to go to the spirit du musst das Geistliche to gehen, believe it. Um das zu glauben. Amen. Amen. Because in the flesh, you have trouble in believing du das anzweifeln? Jesus said, with Jesus man sagt, it is impossible. Mit den Menschen ist es unmöglich. Because what he revealed to you with das, man it is impossible. Hat, ist menschlich gesehen unmöglich. Amen. Just rule it out. Kannst du vergessen. Everybody will say, are you not tired? Sagen, bist du es nicht satt? You know, you yourself will say, we question yourself, are you not tired? Eine Frage stellen, ob du es nicht satt hast. But with God, nothing shall be impossible. Ist nichts unmöglich. You can't always tell when your dream is from Wir Christ. Erkennen, ob unsere Träume von Christus if it, sind. If It can only come to pass or happen with him alone. Wenn sie nur mit ihm zustande kommen können. Amen. You can always tell that your dream is of Christ. If it is without him, it can never happen. Das ohne ihn nicht funktionieren kann. Amen. Amen. If your dream is without Christ, it can happen. It's not coming from him. Ihn funktionieren können. Is somebody getting kommt es nicht von Jesus. Praise the Lord. With the natural and in the natural it is impossible. With the natural mit dem natürlichen and ist es in the natural und im natürlichen it is impossible. Ist es unmöglich. You can always tell if your dream is from Christ. Everybody think you are crazy. Wenn jeder denkt, dass du verrückt bist. Amen. Amen. They will be making fun of you. Wenn sie über dich lustig machen. Amen. You know, they make fun of Jesus. Wenn sie über Jesus lustig Amen. Gemacht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If everybody agree with you. Wenn jeder mit dir The first erwähnt, time you are telling your dream. Du was erzählst. It is not. It means it is not from Christ. Heißt, es ist nicht von Christus. Amen. Amen. If everybody agree with you, the first time you are telling them your dream, du ihnen ihre Träume except if they are in the spirit, es sei denn, sie sind im Geist, dann if they are in the flesh, they will disagree with you. Wenn sie natürlich im Geist sind, werden sie natürlich Amen und direkt Ja sagen. Aber wenn sie im Fleisch sind, können sie das gar nicht akzeptieren. If they agree with you, It means it's not from Christ. Wenn Leute im Fleisch sind, das akzeptieren können, ist das nicht von Christus. It does in flesh, amen. It is not from Christ. If a dream is from God, you have to be totally rejected before you can be accepted. Wenn ein Traum von Christus ist, musst du vollkommen verweigert werden, bevor du akzeptiert werden kannst. If your dream is from Christ, wenn ein Traum von Christus ist, people will reject you before they accept you. Bevor sie dich akzeptieren. You know Joseph. Again, another example. Amen. Amen. He was rejected. Wurde verweigert. He was sold. Wurde verkauft. But he was accepted. Er wurde akzeptiert. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. People will reject you first. Leute werden dich erstmal verweigern. Because you will go against the norm. Weil du gegen das Natürliche gehst. You step out of the boundary of this life. Du handelst nicht nach den Regeln dieser Welt. You step out of the boundary of this life. That's what you're saying. Welt, like Joseph, he was stepping out of the boundary. Ist aus diesem System rausgegangen. If your dream is not stepping out of the boundary of this life, it's not bedeutet, dass du aus diesem Christ. System rausgehst, kommst du von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Don't desire what others have. Sie wünschen dir nicht das, was andere haben. Don't desire what they desire. Wünsche dir nicht das, was sie sich don't wünschen. Desire their husband, ihr Ehemann, ihre Frau. Don't want that. Das willst du nicht. Your own is precious. Du willst das, was für dich möchte. Praise the Lord. Halleluja. What he has for you, was you er know. Hat. He said, I have not seen it, nor heard it. First Corinthians 2. Amen. War noch nicht gehört. Praise the Lord. Was er für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Amen. Amen. Ah. You know, a personal vision comes from glimpse of your destiny. Personal vision. Eine persönliche Vision kommt just a little. Kommt klein, stückchenweise. You know what Joseph dreamt of? Was Joseph geträumt hat, war klein. Did somebody get it? Oh my God. Ah. Amen. Amen. The vision to you. Die Vision. It is so little. It comes so, so klein. Little. Sie kommt so. Don't look at people. Deswegen sollen wir nicht auf Menschen schauen. See the Lord. Wir müssen auf den Herrn schauen. If you look at people, wenn wir auf Menschen schauen, you will pursue your dream. Wenn wir hinter unseren Träumen her sind. We don't pursue our dream. Wir sind nicht hinter unseren Träumen her, wir sind hinter Christus her. Amen. Is somebody getting it? You know, Joseph did not pursue his Joseph dream. War nicht hinter seinen Träumen her. It just come to pass. No one can hold it. Es ist einfach passiert, keiner kann das aufhalten. Praise the Lord. Halleluja. You know, Joseph was pursuing his dream. Er ist hinter seinen Träumen her gewesen. He could have slept with Potiphar. Hätte er mit der Frau seines Meisters geschlafen, um seinen Traum zu erfüllen. Weil er rejecting Potiphar. Aber weil er diese Frau verweigert hat, Potiphar's wife, sorry. Das zeigt vieles. It means a lot. Das bedeutet it means vieles. That he was not after his wollte, dream. Ihm ging es nicht um seinen Traum. We are not after dreams. Wir sind nicht hinter Träumen her. Except if we allow Christ to be our dream, es we are after him. Dass Christus unser Traum ist. Amen. Amen. We are after Christ. Wir sind hinter Christus her. If you look at people, wenn wir auf Menschen schauen, your dream. Wenn wir hinter unseren Träumen her what man could dream. Was der Mensch Traum will. We pursue your vision, wir hinter unserer Vision her sein, hinter unserer Zukunft her allow Christ to be your aber dream. Lass zu, dass Christus unser Wunsch allow ist. Christ to be your vision. Dass er unsere Vision allow ist. Him alone to be your destiny. Dass er allein unser Schicksal ist. And that is the destiny that you pursue. Und das ist das Schicksal, wonach hinter wir her sind, das ist Christus selbst. Not what this world calls und nicht das, was diese Welt vision Traum nennt. And destiny. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I wanted us to start out of the Holy Spirit today. No, we cannot do that because all time has come. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. We start from the Wednesday.